herzlich willkommen zu Nachos und Popcorn, Episode 3, wenn ich mich recht erinnere. Tim, korrigiere mich. Es ist Nummer 4, warte, Episode Nummer 3 war der Klops. Oh, okay, 4. Ich habe gelernt, 4. Mein Name ist Laura. Hallo, Tim. Hallo, Laura. Und hallo, Sebastian. Hallo, Laura. Schön. Und Sebastian und Tim, hallo, hallo, ihr kennt euch ja bereits. Wir haben heute den Jürgen verloren. Aus naheliegenden Gründen, weil wir heute hauptsächlich über Dr. Who und Torchwood sprechen wollen und Jürgen sich dieser Welt noch nicht geöffnet hat. Von daher haben wir mit Kusshand heute Sebastian eingeladen, dabei zu sein, mit uns über dieses, ich möchte sagen, größte filmische Kunstwerk, was die BBC je veranstaltet hat, Oha. Zu besprechen. Ja, ich hau einfach mal so eine Das ist echt ein Klops. Um mal die letzte Folge aufzugreifen, thematisch. Richtig, können wir noch mal gleich drüber sprechen. Aber erst einmal, Sebastian, sag doch mal zwei Sätze zu deinem Serien- und Filmkonsum und was du in den letzten, sagen wir mal, 2 Wochen spektakuläres Neues gesehen hast. Also was ich in den letzten Filmkonsum, ja, ich gehe begeistert gerne ins Kino, leider viel zu selten, weil es sich irgendwie oft nicht ergibt. Versuche möglichst viele Serien zu gucken, was in den letzten Jahren leider weniger geworden ist, weil Berufsleben und Alltag und Dinge und Fußball und diese Twitter-Leute und so. Was habe ich in den letzten 2 Wochen Spektakuläres geguckt? Nur Konserven. Ich habe Torchwood tatsächlich nochmal die 3. Staffel komplett geguckt, aus naheliegenden Gründen. Die 1. Staffel, so die 1. Hälfte, dann war der Akku in meinem iPad alle und ich hatte keine Lust mehr, das Kabel aus dem Koffer zu holen. Ansonsten so wichtig ist dir das Ganze, also so wichtig. Ja, ich kenne die ja schon. Ja. Und ansonsten habe ich es gestern endlich mal geschafft, Spotlight zu gucken, den Film über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in Boston, der vor einem Jahr, glaube ich, für den Oscar nominiert war. Wollte ich ewig geguckt haben. Endlich mal geschafft. Also jetzt dieses Jahr, oder? Ich glaube, der Film ist vom letzten Jahr und hat dieses Jahr Oscar bekommen. Ja, das kann sein, dieses Jahr Oscar. Das ist ja jetzt auch schon fast ein Jahr her. Das ist wohl wahr, ja. Okay. Und Spotlight, ich habe ehrlich gesagt nach 20 Minuten ausgemacht, den Film. Okay. Weil die mich überhaupt gar nicht bekommen haben. Mit der ganzen Erzählweise nicht. Ich fand das sehr, sehr behäbig eingeleitet, das ganze Thema, sehr gut besetzt, aber trotz diesem doch Star-Ensemble, was sie sich da zusammen, zumindest politisch korrektes Star-Ensemble, wenn man das so sagen kann, hat es mich überhaupt nicht gefangen. Wann kriegt der Film einen denn? Ich war so, sagen wir mal so halb schläfrig, abends auf der Couch jetzt noch irgendeinen Film gucken, aber vielleicht nicht mit voller Konzentration. Andererseits wollte ich den schon dann halt angemacht. 1. halbe Stunde ist ein bisschen lahm, gebe ich dir recht. Ich bin auch tatsächlich bis heute immer wieder überrascht, wenn Mark Ruffalo irgendwie eine Rolle spielt und der nicht The Hulk ist. Und nicht einfach explodiert und bam macht und irgendwie schlägt. Er kann das ja gut sogar. Ich gebe zu, das traue ich ihm immer irgendwie erst nach einer Weile zu. Ich habe keine Ahnung, der Film geht langsam los, aber ich fand es von Anfang an schon so, dass ich weitergucken wollte. Vielleicht auch, weil ich diesen Film einfach gucken wollte. Das habe ich irgendwie bei Oscar-Filmen öfter, dass ich denke so, scheiß drauf, den guckst du jetzt und dann geht das irgendwie auch. Und ich fand schon, dass er es dann irgendwann schafft, eine relativ enge Atmosphäre aufzubauen, auch weil, oder vielleicht auch primär, weil der Cast so gut ist. Michael Keaton finde ich einfach immer gut. Mhm. Wie gesagt, Mark Ruffalo fand ich auch gut in der Rolle. Er hat einen schlimmen Sprachfehler irgendwie, oder er nuschelt unfassbar in dem Film, was ich am Anfang ein bisschen schwierig fand. Weil er hört sich echt so an, als hätte er ein paar Socken im Mund. Also du hast ihn auf Englisch gesehen auch entsprechend. Ja. Okay. Und ja, keine Ahnung. Also mich hat er relativ schnell dann so, dass ich ihn auch weitergucken wollte und ich war dann am Ende auch zufrieden. Also ich kann verstehen, dass man da anfangs denkt so, okay, ich habe ihn auch gesehen vor einem halben Jahr oder so. Auch aus dem Grund, weil ich dachte so, er hat mich vorher schon so ein bisschen interessiert, hab den wieder ein bisschen vergessen und irgendwie ist er mir dann wieder eingefallen und da habe ich mir angeguckt. Und ich finde auch, da braucht man einfach so ein kleines bisschen, ist so ein Fall von vielleicht einem Film, der so auch vielleicht einen Ticken zu lang ist. Aber auch ich finde, dass er halt irgendwann durchaus dann, das für meinen Geschmack auch relativ zügig ein gewisses Tempo halt aufnimmt und sehr straff erzählt ist dann auch und ist auch sehr gut erzählt. Ist es aber halt schon, und mir geht es ja genauso wie dir, Sebastian, dass es halt immer sehr faszinierend ist, halt Mark Ruffalo in Nicht-Action-Rollen oder in nicht-klassischen Action-Rollen zu sehen. Also in Zodiac hat er ja auch mitgespielt zum Beispiel. Und Foxcatcher. Den habe ich noch nicht gesehen. Aber den will ich auch noch. Ja, es gibt wahrscheinlich noch zwei andere Filme, die mir gar nicht einfallen, die ich gesehen habe. Ja, da man kann richtig gut schauspielen, ist auch irgendwas von wandelbar. Und auch Michael Keaton, genau wie du sagst, fand ich auch großartig in Spotlight. Liev Schreiber fand ich ein bisschen blass, lag aber vielleicht auch eine Rolle, die er gespielt hat. Und ja, es stimmt schon, es ist teilweise, Sebastian ist so schön eine Socke im Mund haben, ist immer schon, ich verstehe eigentlich amerikanische Akzente ziemlich gut, aber ich finde es manchmal auch ein bisschen schwierig. Aber auch da mag es ja manchmal auch ein bisschen an der Thematik liegen. Also The West Wing zum Beispiel ist auch, das ist halt sehr politische Serie und da muss man auch sehr genau hinhören, weil die auch sehr schnell reden innerhalb der Serie und da fällt manchmal auch manchmal was unterm Tisch, einmal weil man es ja zwar im Kontext versteht, aber inhaltlich nicht komplett versteht, weil es halt auch um das amerikanische Polizsystem geht. Also House of Cards ist da auch ähnlich teilweise. Wobei ich House of Cards finde ich ganz gut zu verstehen. Irgendwie, was mir Schwierigkeiten gemacht hat am Anfang, war The Wire. Oh ja, da habe ich auch eine Weile gebraucht, um reinzukommen. Aber also da stehe ich sogar, wenn Leute sagen, so dass sie sich das auf Englisch nicht gucken können, weil es echt schwierig ist. Es gibt auch viele, die bei True Detective gesagt haben, dass sie das nicht auf Englisch gucken konnten. Welche Staffel? Die erste. Die zweite habe ich bisher nur den Piloten gesehen und beim Rest noch nicht genug. Die Staffel existiert nicht. Ob ich es weiter gucken möchte. Denke ich nämlich auch. Also ich zwei Folgen habe ich geschafft. Aber ich hätte aber bei True Detective nicht so ganz so die Probleme. Ich habe aber bis kurz vorher irgendwie mich durch Justified durchgesuchtet und das spielt auch in den Südstaaten und dann war ich so ein bisschen in den Südstaaten-Slang drin und dann passte das einigermaßen. Was ich bei True Detective halt krass fand, war einfach auch da wieder, ich habe so null damit gerechnet, dass Matthew McConaughey dann plötzlich dieses Texanisch oder was es ist spricht. Ja. Was da wohl sein Eintrag ist. Er einen halt 10 Minuten zu und man denkt so, wah, what? Ja, das stimmt, aber True Detective, ich glaube, das ist aber auch immer eine Kombination, ehrlich gesagt. Ich will jetzt keiner Serie oder keinem Schauspieler unterstellen, dass man mehr oder weniger gebannt zuhört, aber zum Beispiel House of Cards, auch wenn es begrifflich dann natürlich bisweilen ein bisschen schwieriger wird, weil man eben nicht jede Vokabel da dann sofort zuordnen kann, habe ich bei House of Cards tatsächlich weniger Probleme gehabt. Auch True Detective, die erste Staffel, ist so intensiv gedreht, dass man den sowieso an den Lippen hängt. Und da habe ich das Problem dann im Original eigentlich weniger. Bei mir sind es wirklich krasse britische Akzente. Wenn so dieser typische, was auch bei Torchwood später nochmal ein Thema wird, wie da verschiedene Gesellschaftsklassen immer dargestellt werden, wenn es dann da in diesen BBC-Serien machen das gerne, dass man so einen Unterschichtsproll hat, der dann irgendeinen krassen Außenseiter-Ghetto-Slang spricht. Aber die reden immer so. Das ist tatsächlich so. Ich habe lang genug auch mit Liverpoolern jetzt direkt zusammengearbeitet, die sich auch in den Calls kein Stück zurückgehalten haben mit ihrem Scouse und man dann tatsächlich auch da sitzt und das Gesicht in der Couch liegt und man versucht, die Wörter zu verstehen, die der Chef einem gerade erzählt. Im Zweifelsfall You Never Walk Alone singen und alles ist gut. Aber ja, das ist, bei mir sind es tatsächlich die britischen Akzente mehr als die amerikanischen. Wie dem auch sei. Aber cool, Spotlight, dann danke dafür, weil ich hätte den sicherlich nie wieder angefangen, den Film, und nicht nochmal probiert, aber wenn ihr jetzt beide sagt, dass der einen doch noch kriegt irgendwie, dann durchaus mal eine Möglichkeit. Foxcatcher wäre nämlich mein Gegenbeispiel gewesen. Auch wahnsinnig langsam erzählt, aber der hatte ich trotzdem sofort, der Film, weil die Schauspieler halt auch gnadenlos gut sind da drin und dich sofort mitnehmen in diese langsame Erzählung. Und das ist, manchmal kann das halt auch klappen. Was hast du denn so geguckt, Tim, in den letzten zwei Wochen. Ja, ich muss einiges. Ich muss an dieser Stelle erstmal einen schönen Gruß an den guten Frankie Hollywood loswerden. Der hat vor ein paar Monaten, ist wohl schon her, gesagt, dass er möchte, dass der Axel, mal wieder einen schönen Gruß an Axel, das wird auch zur Gewohnheit in diesem Podcast. Wir sollen ihn nur noch Nippi nennen, bitte. Ach was. Grundsätzlich nur Nippi. Gut, also schönen Gruß an den Nippi an dieser Stelle. ich habe nämlich den zweiten Teil von Independence Day mir angeguckt. Nachdem alle sagten, dass der so furchtbar schlecht sei, dass man das gesehen haben muss. Und der Film ist von vorne bis hinten komplett hanebüchen. Er greift sämtliche Tropes und Klischees an Charakteren auf, die dieser Art von Film braucht und haben muss. Und man hatte eigentlich den Eindruck die ganze Zeit, dass der Film sich selber nicht ernst nimmt. Und dadurch wird er zu einem ziemlich guten Popcorn-Kino. Man riecht sich zwar zwischendurch über diese Charaktere auf und steckt die Hände über den Kopf, aber man kann auch irgendwie nicht wegsehen. Also mir ging das irgendwie zumindest so. Und aber ist das nicht in dem ersten Teil schon genauso? Ich fand's im ersten, ich habe ihn damals im Kino gesehen. Und den ersten Teil, und ich habe den vielleicht irgendwann nochmal zwischendurch nochmal gesehen, aber auch das letzte Mal, ist bestimmt auch wahrscheinlich 10 Jahre her oder so. Ich weiß nicht, wie lange ist Independence Day her? Ist glaube ich auch 15 Jahre her oder so? Keine Ahnung. 97, sondern sogar 20 Jahre fast, ja. Mhm. Ja, der Film ist halt dementsprechend, sieht er aus, wie die Zeit, aus der er kommt. Und also natürlich auch da überzeichnete Charaktere. Aber ich hätte den Eindruck, dass der sich schon noch ein bisschen ernster nimmt. Im Gegensatz zum zweiten Teil von Independence Day. Ist das nicht der Film, wo ich hinterher dachte, so, ich will jetzt meine Zeit zurück? Aber es ist so irgendwie, der ist irgendwie so unfassbar hanebüchen. Eigentlich muss man das mal gesehen haben. Also, aber das ist so ein Film, wo ich denke, eigentlich müsste der von Asylum sein. Also, so, ja. Das könnte fast ein Guilty Pleasure Film werden. Wobei ich ehrlich gesagt ihn nicht ein zweites Mal sehen wollte. Dazu ist der Film dann noch zu blöd. Ja, es ist so ein aus dem Ärmel geschütteltes B-Movie auf High Production Value gedreht Quatsch. Aber das, was du da beschreibst, gibt es doch schon mit Mars Attacks. Mars Attacks ist aber auch groß, aber Mars Attacks ist ja auch eine sehr, sehr bewusste Parodie auf diese Art von Filmen aus den 50er und 60er Jahren. Der ist auch großartig, also noch auf andere Art und Weise, aber ich bin mir halt, wie gesagt, bei dem zweiten Teil von Independence Day nicht sicher. Das schwankt immer, ich denke, so, das können die nicht ernst meinen. Und ich glaube, das meinen sie doch ernst. Und ich bin mir da nicht so sicher. Aber ich glaube schon, dass sie sich dessen bewusst sind eigentlich, dass sie eigentlich einen komplett hanebüchenen Film machen. Ja, ich möchte den unbedingt noch sehen, weil ich mit Gods of Egypt so einen hanebüchenen Scheißfilm aber voll unterhalten worden, gerade erst erlebt habe. Vor 2-3 Monaten oder so, war so der typische nach dem Nachmittagsdrink lass mal einen Film gucken. Irgend so ein Mist. Ja. So. Irgend so ein Mist ist halt Gods of Egypt geworden. Gerard Butler und Nikolai, schwieriger Doppelname, Game of Thrones Typ, ja, spielen die Hauptrollen. Ich weiß, wie du meinst. So ein Dene. Oscar Waldo. Genau. Ja, der, wenn du es sagst, genau. Und halt der bisschen heiße Typ aus Game of Thrones, den man nicht cool finden darf wegen dieser Inzestgeschichte. Jedenfalls, jeder Film mit Gerard Butler in der Hauptrolle ist ein Film, der nicht ernst gemeint sein kann. Er wird ja auch öffentlich immer mal gefragt, ob er wirklich so hohe Studentenraten zurückzahlen muss, dass er diese Filme alle macht und wie viel Geld kann man denn ausgeben, um solche Rollen immer wieder anzunehmen. Und dann guckt man so einen Film und denkt sich, nee, das haben die eigentlich ganz clever gemacht. Ich war dabei ja 2 Stunden. Es ist kein guter Film, aber nichts daran ist darauf ausgelegt, dass mal Oscars oder so ins Spiel kommen. Es soll dann einfach nur unterhalten. Ne? Und ja, Independence Day 2. Ich will den auch unbedingt noch gucken, aber schlechtes Zeichen, ich habe den völlig vergessen. dass der gedreht wurde. Dass der auf irgendeiner imaginären Liste von mir steht. Das war nicht raus gewesen. Ich könnte jetzt auch nicht großartig inhaltlich sagen, was ich da eigentlich gesehen habe, wie der Film ausgegangen ist. Irgendwas mit Aliens wahrscheinlich, ne? Und Amerikanern. Und Patriotismus und so. Aber ich will ihn auch noch sehen, einfach weil ich den ersten Film damals tatsächlich ganz entertaining fand und dann muss man ja auch die Reihe weiter. Genau. Ja, also ich habe ja, wie gesagt, hauptsächlich primär mir deswegen angeguckt, weil der gute Frankie meinte, er möchte ja gerne, dass Nipi und ich den zusammen sehen, werden wir uns betrinken oder irgendwie so. Oder dass wir irgendwie so einen Live-Podcast machen und oder Livestream, während wir den Film gucken. Ja. Da das wahrscheinlich in naher Zukunft nicht passieren wird, nicht in dieser Form, dachte ich, dann gucke ich mir halt alleine an und ich, wie gesagt, ich habe den auch schon wieder vergessen halbwegs, aber ich weiß nur, dass da furchtbar Hanebüchen war. Okay. Aber auf eine dämliche Art und Weise Hanebüchen. Nicht auf so eine komplett, man ärgert sich in den Arsch ab und möchte den jetzt ausmachen und nicht weitergucken. Das Erlebnis hatte ich mit Warm Buddies, den habe ich nach 15 Minuten ausgemacht, weil ich den so unfassbar schlimm fand und nicht weiter ertragen kann. Das tut mir leid für Julia, die meinte, dass sie den toll findet. Aber der war einfach nicht zu ertragen. Okay, sonst noch was gesehen, Herr Tim? Wahrscheinlich schon, aber erzähl du doch mal was. Erzähl ich was? Ja. Achso, ich habe noch gar nichts erzählt. Ja, God of Egypt eben, aber... Ah, das zählt nicht, weil das vor 3 Monaten war oder so. Ich habe in den letzten Wochen tatsächlich mich auf diese Sendung vorbereitet. Oha. Und habe, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, hauptsächlich Torchwood geguckt nochmal und Doctor Who. Überraschung. Ja. Man kommt ja schwer in Doctor Who wieder rein, ja. Weil man nicht weiß, man kann nicht die ganze Serie nochmal gucken. Nee. Dafür hat jetzt niemand Zeit. Aber wenn wir selbst nur die neueren Sachen nehmen, selbst dafür hat man keine Zeit. Und man hat eigentlich alles schon 3-mal gesehen und dann sagt man sowas wie, ach komm, fängst du mal die 7. Staffel an. Man ärgert sich aber in dem Moment, wo man in der 7. Staffel einsteigt, dass man nicht die 6. davor auch nochmal geguckt hat. Und so war es halt ein großes Kuddelmuddel. Ansonsten, ja, ich habe im Zuge von Torchwood auch Arrow nochmal probiert. Aber das ist so eine Sache, wenn wir über Mark Ruffalo sprechen, bei dem man so positiv überrascht ist, wenn er plötzlich so Rollen spielen kann, die so völlig anders sind, als man ihn eigentlich kennt. Liev Schreiber in Spotlight ja auch so ein völlig runtergefahrener Typ irgendwie, ja. Der vielleicht deswegen dann ja auch nicht so wirken kann. Aber Arrow. Mein Name ist Oliver Queen. Habt ihr Arrow mal versucht, irgendwie zu gucken? Ich bin Anfang der 3. Staffel. Okay. Ich habe das ganz große Problem, dass ich mir immer dachte, Steven Amell, glaube ich, ne? Wie dem auch sei, Arrow-Hauptdarsteller halt, dass der ein wahnsinnig guter Schauspieler sein muss, um dieses Hölzerne von Arrow irgendwie rüberzukriegen. Ich dachte, das sei gewollt. Dass der Typ traumatisiert, 8 Jahre auf irgendeiner chinesischen Insel ums Überleben gekämpft, jetzt wieder zurück nach Starling City geschmissen, muss er zurück in sein altes Leben als Millionenerbe, Und dass das wirklich gewollt und intendiert ist, dass er immer auftritt wie ein Stück Holz in jeder Szene, in der er nicht kämpft. Und dann habe ich jetzt vor einer Woche, anderthalb, das erste Mal ein Interview mit dem Typen gesehen. Der ist so. Okay. Er ist so. Er spielt sich also selbst. Mein Name ist Oliver Queen. Ja, und er sitzt da bei Jimmy Kimmel und sagt, ich habe meinen ersten Job bekommen, als ich hier bei dir im Publikum saß. Und als nächstes möchte ich bitte Saturday Night Live moderieren. Und man denkt sich, oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Er ist so und er ist Kanadier. Das kommt noch dazu. Und es ist, das ist wirklich ein bisschen gaga. Also das hat mir jetzt nachträglich auch Arrow noch mal ein bisschen verhagelt, ehrlich gesagt. Okay. Weil ich die Rolle so gelesen habe, es aber tatsächlich der etwas hölzerne Schauspieler ist, der wieder zurück ins Wrestling möchte. Ins Wrestling? Ja. Ah, genau. Der moderiert scheinbar inzwischen, ich habe das nur überflogen, weil ich mich wirklich dann auch nicht weiter mit dieser Person auseinandersetzen wollte. Der moderiert jetzt schon wieder irgendeine Wrestling-Show in Amerika und möchte auch selber kämpfen und hat mindestens einen Kampf auch schon ausgetragen. Da kriege ich ein bisschen Haus für, aber das Wrestling und Hölzern passt doch auch wieder irgendwie, oder? Ja, bin ich völlig bei dir. Glitzershorts und sowas, aber die Spandex, ja. Ja, also, ja ist ja auch nicht weg von Superhelden, also. Ja, habe ich ja auch nichts dagegen, nur ich war halt ein bisschen, ich habe mich so betrogen gefühlt um diese, das Einzige, was ich noch, wo ich noch Tiefe vermutet habe in Arrow. Aber das hat man noch bei manchen Schauspielern, dass man irgendwie denkt, beim ersten Mal oder bei der ersten größeren Rolle denkt, okay, interessant gespielt, aber soll bestimmt so. Und dann siehst du sie zweimal in völlig anderen Rollen und denkst, der spielt ja immer dasselbe. Genau. Und nicht jeder ist Bruce Willis. Der darf das. Steve Amell, S. Amell wird niemals Bruce Willis werden. Ja, das war eine schauderhafte Entdeckung meinerseits, aber ich habe auch nicht so viel Kram geguckt. Ich erinnere mich jetzt auch nun gar nichts anderes. Also Arrow eher gucken oder eher nicht gucken? Ach, das ist so wie Supernatural. Ich kann sowas halt nicht ernst nehmen. Ich gucke es auch nicht wirklich konstant weiter. Jürgen sagt aber, er hat da glaube ich auch 3 Staffeln von gesehen, von Supernatural dann als Beispiel und ist auch unterhalten. Du guckst jetzt auch schon die 3. Staffel Arrow. Mal so weiter gucken. Ja, ne? Also man muss halt wissen, Arrow ist halt eine Sendung von eine Serie von CW. So. Und da sind alle Schauspieler immer ganz, ganz furchtbar hübsch und schön. Das, was die Leute für furchtbar hübsch und schön halten. John Barrowman steht mit. Ja, der ist ja auch toll. Und es hat immer sehr viele Soap-Elemente. Und das ist immer wahnsinnig anstrengend und hat so teilweise wirklich ganz, ganz, wie ich finde, ganz schlimme Frauencharaktere. Mhm. Also Laurel irgendwie ist eine ganz, was? Ganz, ganz schlimme, schlimme Rolle. Ja. Also ein ganz schlimmer Charakter. Und ja. Das finde ich nervtötend, sowas. Also ich finde, Arrow ist dann gut, wenn sie die Flashbacks zeigen auf der Insel. Das strecken sie vielleicht auch, oder auch später dann noch woanders. Das strecken sie vielleicht so ein bisschen zu sehr. In mancherlei Hinsicht, aber das sind grundsätzlich sind das gute Elemente, weil das halt ein bisschen halt Backstory zeigt einfach, wie ist er zu dem Kämpfer geworden und was hat das mit ihm angestellt, dass er von diesem komplett verzogenen Millionenerbe irgendwie zu jemand anders geworden ist, von der Persönlichkeit her. Und Arrow ist dann gut, wenn sie halt so den Werdegang von Arrow zeigen. Was immer ein bisschen schön ist, wie sie immer vermeiden, sie nennen halt immer nur The Arrow, vermeiden halt den Green Arrow zu nennen. Ja. Warum, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist mir jetzt auch relativ egal. Aber der Schritt soll, glaube ich, gemacht werden, oder? Ich glaube, ja, ich glaube, sie machen das deswegen so, weil sie ja sagen, naja, ist halt noch nicht der Oliver Queen, wie er halt in den Comics ist, sondern er ist halt immer noch in der Original Entwicklungsphase. Bei Arrow ist das, glaube ich, auch schon in der 5. Staffel. Also irgendwann muss er da auch da mal angekommen sein. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, sie sind jetzt in der Produktion der 7. Staffel. Ach du schon, so weit also sind sie schon. Schon weiter. Ja. Das war in den ganzen Comic-Con-Mitschnitten jetzt immer mal. Ah, okay. Sind welche von denen auch mit aufgetreten. Und ich habe nur irgendwo gelesen, gehört, jetzt wird's der Grüne. Okay. So. Also, und, was auch immer das bedeuten mag. Ja. Oder es ist ein neues Wrestling-Format. Ne? Ja, man weiß auch nicht. Zumindest ist es so, und die sind immer dann furchtbar schlecht, wenn sie das Zwischenmenschliche zeigen. Weil das ist schlimme Soap-Opera, was sie machen. Da sind mal nette Ideen dabei, aber meistens ist es ganz schlimme, irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten-Niveau. Und ich weiß nicht, ob ich damit vielleicht nicht sogar gute Zeiten, schlechte Zeiten mit Unrecht tue. Also ist es yeah. ist manchmal dann einfach nicht schön so. So, weil es einfach, ist es so, ja, und der Charakter X muss sich jetzt so verhalten, denkt man sich, und naja, er wird sich genauso verhalten, weil die Serie will das so verhält. Und das ist nicht immer halt rational nachvollziehbar. So, auch nicht innerhalb des Charaktertypens so halt. Und das ist dann auch schlechtes Storytelling. Und ich fand die erste Staffel grundsätzlich aber gut. Ja, erste okay. Die zweite. Aber das zweite, also bei der ersten fand ich Laurel aber auch schon irgendwie anstrengend. In der zweiten wurde sie dann ganz, ganz schlimm. Mhm. Ich habe dann mit der dritten Staffel angefangen, habe jetzt glaube ich die ersten 3 Folgen gesehen und ich würde es echt gerne weitersehen, aber irgendwie habe ich mich immer denkt so, irgendwie sind mir dann gerade alle Serien wichtiger, mir die anzugucken, als bei Arrow weiterzugucken. Wobei ich grundsätzlich halt Arrow schon mag, weil ich auch die Vorlage Green Arrow mag. Ich habe dann nicht alles gelesen, aber ein paar einzelne Sachen. Und es gibt wirklich sehr, sehr gute Green Arrow Geschichten. Also auch das so Team-Ups mit Green Lantern zum Beispiel zusammen. Da gibt's eine wie heißt der? Dan O'Neill heißt der, glaube ich. Eine Reihe, das sind, glaube ich, 2 Bände, wo halt Green Arrow und Green Lantern zusammen durch die USA halt ziehen. So. Und da ist ganz viel Gesellschaftskritik drin, ganz viele Blicke auf Missstände in den USA und das ist aus den 70er Jahren. So, und das war damals schon so ein bisschen so eine Bombe. Das hat man damals so in der Form nicht gemacht mit Comics. Also ähnlich wie das, was dann Alan Moore in den 80er Jahren gemacht hat mit V for Vendetta und mit Watchmen, wo einfach dann gesellschaftliche Veränderungen sich einfach, gerade auch Politik, sich dann auch bei Comics wiedergefunden hat, wurde aber Comics dann auch zu einem politischen Thema wurden, mit dafür seinen Superhelden halt. Nun ist das Watchmen kein Superhelden-Comic, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Ich will nur davon ganz abgesehen, also er heißt tatsächlich Steven Amell. Okay. Aber ich will seinen Ruf jetzt hier in dieser Folge noch ein bisschen retten, weil der Typ nämlich trotz seines Holzauftretens was ziemlich Geiles gebracht hat. Der hat nämlich mal seine gesamte Kohle genommen und hat gesagt, ich mache jetzt nicht nur meinen eigenen Wein. Okay. Und diese Weinsorten. Damit hat er dich, oder? Völlig. Immer. Aber die heißen dann sowas wie Pink Wine for Dudes, ist zum Beispiel eine Sorte, die er verkauft. Der hat dann aber auch seinen Kumpel genommen und hat zusammen mit denen eine eigene Show angefangen zu drehen, eine Dokumentation, in dem sie zu irgendwelchen Weinanbaugebieten in den USA tingeln, da ein Weintasting machen, eine Band spielt im Hintergrund und gucken sich den Weinberg an und haben dann so Drohnen dabei und fliegen mal so rum und so. Ich komme jetzt leider nicht auf den Titel der Sendung, macht natürlich Sinn. Die war aber auch genauso lang und idiotisch, irgendwie Two Guys Drink Wine Somewhere da. Ja. Und das wurde auch nie an irgendwen verkauft, das sollte reines Online-Format sein. Die haben eine Folge es geschafft zu drehen davon und zu produzieren, das war vor 3 Jahren oder so. Ich denke nicht, dass eine zweite Folge jemals davon erscheinen wird. Aber allein die Tatsache, dass sie gedacht haben, ja oder, wir machen das und das. Und das Ganze ist dann aber scheinbar inzwischen ein bisschen verwässert, weil in so Clubmitgliedschaften für diese Weinsorten, die er selber herstellt und verkauft, ist dann auch immer noch so ein ganzes Paket dabei mit irgendwelchen Fanshirts und so. Okay. Und der macht aber auch wahnsinnig viel Geld für Charity mit seiner Aktion Fuck Cancer. Da wird halt hauptsächlich sind ja irgendwelche Schimpfwörter auf den T-Shirts und irgendwo darunter steht Cancer. Und damit macht er auch wahnsinnig viel Geld. Also der Typ ist ein bisschen vielschichtiger, als ich ihn jetzt dargestellt habe. Nur wenn man ihn so mitkriegt, freut man sich halt nicht gerade darüber, dass sein Name Steven Amell ist und nicht Oliver Queen. Ja, du kannst ja auch ein cooler Typ und ein mittelprächtiger Schauspieler sein, von daher. Ha, genau. Muss jedem frei überlassen sein. Genau. Ja, oder kann sie aber nicht selbst darstellen in der Form, vielleicht halt so. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht war er auch einfach nur ein bisschen aufgeregt, dass er vor Kimmel saß und sagte, oh mein Gott, hier wollte ich immer mal hin. Oliver Queen. Wer weiß. Ja, gut. Wenn Sebastian sonst nicht noch was erzählen möchte, was er gesehen hat, was ihn in irgendeiner Form oder untergeistert hat. Davon haben die Hörer jetzt nur begrenzt was. Ich finde es faszinierend, wie Laura ungefähr alle 10 Minuten mit der nächsten Zigarette erst 2 Minuten rumspielt, bevor du sie dir dann oder auch nicht anzündest. Aber weißt du, wie lange wir jetzt hier schon reden? Zu lange, um Vorprogramm zu sein. Um so ein Ich rauche die jetzt mal nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Der Laura's Mutter, da muss das doch alles, Sebastian. Du kannst doch nicht hier öffentlich verkünden, dass Laura raucht. Mama würde sagen, komm Kind, geh raus, rauch dir erstmal eine. Damit hat das nichts zu tun. Ich finde nur so eine Beobachtungsweise mal herrlich. Genau, erzähl weiter, Tim. Ja, ansonsten würde ich noch, um auch ein bisschen zum Thema überzuleiten, was wir heute sprechen wollen, es gibt eine neue Doctor Who Spin-Off-Serie, die heißt Class. Und da lief letztes oder vorletztes Wochenende, ich glaube letztes Wochenende war das, die ersten beiden Folgen. Und in der BBC und ich habe mir den Piloten angeguckt und ja, was soll ich sagen, ich bin nicht das Zielpublikum, habe ich gemerkt beim Gucken. Ich fand's echt nicht gut, und ich kann gar nicht mal genau sagen, woran das liegt, was irgendwie schade ist. Also das Ganze spielt an der Coal Hill High School. Das ist auch die Schule, an der Clara unterrichtet hat. Das ist auch die Schule, an der die Tochter ist es, vom ersten Doktor quasi gearbeitet hat. Und es geht halt darum, die Schule tauchte ja schon ein paar Mal auf in der letzten, ich glaube auch schon in der vorletzten Staffel von unter Capaldi. Und wo er sich als Hausmeister ausgegeben hat, unter anderem. Die geht halt so um eine Schülerschar, die halt mit Dingen konfrontiert werden, die halt ins Universe gehören. Und dann vom, ja, ich spoilere jetzt mal nicht die Pilotfolge, aber fassen wir erstmal in der Form zusammen. So. Und richtet sich dann eher an jüngeres Publikum, oder? Ich fand jetzt, also ich glaube, es ist schon eher für ein jüngeres Publikum gedacht, aber irgendwie, ich bin halt nicht sicher, was das Zielpublikum ist. Ich weiß irgendwie, ich bin's irgendwie nicht. Also nun bin ich schon Anfang 40 und ich weiß, ich habe noch dunkle Erinnerung daran, wie es war, als ich halb so alt gewesen bin wie jetzt. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen hätte mit Anfang 20, aber ich glaube irgendwie, das ist irgendwie soll so ein bisschen halt so die, ich sag mal, 14 bis 21-Jährigen ansprechen, würde ich jetzt vermuten. Lehne ich mir mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte das einfach mal so. Es ist so das Dawson's Creek Alter quasi. Ja, keine Ahnung, habe ich auch nie gesehen. Irgendwo habe ich was gelesen, dass jemand schrieb, dass das so ein bisschen was wie, so eine Art irgendwie Buffy für Doctor Who Fans, die im spätjugendlichen Alter sind oder so, keine Ahnung. Okay. Also mein Fall war es irgendwie nicht so recht. Und es gibt halt im Piloten, das kann ruhig spoilern, irgendwie, weil man das auch schon im Trailer gesehen hat, dazu dann am Ende noch ein Gastauftritt irgendwie vom Doktor. Das ist halt irgendwie so ganz nett, so, weil nächste Doctor Who, es wird zwar noch ein Weihnachts-Special geben dieses Jahr, aber ansonsten gibt es halt neue Who-Folgen erst nächstes Jahr irgendwann. Und so hat man nochmal so einen kleinen Doktor-Auftritt gehabt, aber ja, ich weiß, es hat mich irgendwie nicht so gepackt. Ich fand es irgendwie ein bisschen konfus erzählt, ich fand es ein bisschen zu überdreht, ich fand irgendwie, nun wie gesagt, ich bin kein heutzutage Jugendlicher, ich fand das Verhalten der Jugendlichen untereinander irgendwie nicht so realistisch, obwohl sie schon versucht haben, modern zu sein, also ne, indem sie sich da unterhalten, so wie wir jetzt über Skype zum Beispiel, unterhalten sich zwei, aber mir war nie so ganz klar irgendwie, welches Alter die haben sollen, weil das wieder so ganz typischer Fall von die Schauspieler sehen irgendwie älter aus, als ihre Rolle ist. Und das liebe ich immer. Ja, und das Schöne ist, es gibt ja Darsteller, die sind Anfang oder Mitte 20 und die sehen aus wie 16, 17, 18. Den kannst du das wunderbar machen. Aber irgendwie haben sie solche Darsteller hier nicht gecastet. Oder ich habe keinen Blick mehr, oder ich habe keinen Blick mehr dafür, wie alt oder wie 16, 17, 18-jährige Jugendliche heutzutage aussehen. Das will ich auch nicht ausschließen. Wie du und ich, Tim, wie du und ich. Ja, natürlich. Also wenn ich einen 18-Jähriger mit meinem Bart, also oha, da würde ich dann auch... Guck dir doch mal die Fußballer an, die Bayern so kauft. Aber ich glaube, mit 18 und dem Bart bist du echt cool, also... Ja, aber dann, ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung. Nicht mit den weißen Haaren, die schon da drin sind. ja, also ich werde ja auch mal jünger gehalten, als ich eigentlich bin. Und Leute sind mir ganz überrascht, wenn sie erfahren, dass ich schon Anfang 40 bin. ich hätte meistens eher so Mitte, Ende 30 geschätzt, was ja auch mal... Du siehst auch wesentlich jünger aus, das wolltest du ja jetzt. Wir alle, ja. Ja, natürlich. Wobei ich bin 22, von daher ist das bei mir völlig... Ihr seid auch nicht wie ich, Anfang 40, also... nur noch mal kurz auf Klaas zurück. Okay, Sebastian dreht sich gerade ganz weg. Ja, er ist rot geworden. Oi. Klaas, ich kann mir das, ohne dass ich es jetzt gesehen hätte, aber so wie ich mit Torchwood auch ganz lange gewartet habe, ja, weil ich Angst habe vor einem schlechten Spin-off, habe ich auch mit Torchwood gewartet, bis es irgendwann Legende wurde und verschwand aus meinem Blickfeld. Ich habe das ja neulich erst gesehen eigentlich. Und ich habe so Angst vor so einem Projekt. Also Punkt 1, ich weiß, du hast Clara sowieso, ne? Du bist ja schon kein Clara-Fan. Ich mag Clara überhaupt nicht. Warum jubelst du? Ja, ich mag die auch voll nicht so. Also deswegen sind wir da schon drei Leute, die sagen, es gab so coole Begleitungen, warum dann Clara so lange? Sie ist das unmögliche Mädchen nur in dem Serienformat, wenn ihr mich fragt. Also um kurz diesen Doctor Who-Exkurs zu machen, der ja eigentlich auch notwendig ist, weil wir ja jetzt schon quasi schon halb mit Thema Torchwood auch drin sind. Ja. Ich habe generell Probleme mit den meisten Companions. Ich finde auch Rose nicht toll, um ehrlich zu sein. Also ich bin so Team Amy und Rory. Ja. Und ich finde Clara war zu lang Companion. Ihre Geschichte war eigentlich zu Ende erzählt und da hätte man noch so zwei, drei Folgen machen können, aber stattdessen haben sie noch mal eine ganze Staffel hinten dran gemacht mit ihr. Und so, Ja, aber ich bin da inhaltlich auch so ein bisschen bei dir, weil der 11. Doktor und Amy und Rory war für mich auch tatsächlich bisher die beste Phase, die der Doktor hatte. Also so von den... Das war eine super Chemie zwischen den dreien, aber die waren auch alle im ähnlichen Alter. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Das sagst du. Der kein Alter einschätzen kann, ja offensichtlich, genau. Der Doktor, Alter spielt ja, außerdem, der Doktor ist älter, das müssen ja, wir einfach aber die Darsteller und das tut der ja auch der war was. Gute 10 Jahre älter, Matt Smith. Was? Nein. Doch, klar. Ich würde es jetzt nachgucken, wenn es nicht länger dauern würde, aber ich glaube, Matt Smith... Der war bis dato der jüngste Doktor, der ist irgendwie Mitte, Ende 20. Ende 20. Also, als Karen Gillian ist 87 geboren worden, also Amy. 87, das finde ich erschreckend. Jetzt muss ich mich kurz durchklicken. Blutjung übrigens, 87er Jahrgang ist blutjung. Ja, Laura ist angekommen. Da war ich 13 Jahre alt. Ich war 2. Auch das ist schon zu viel. So, du meinst, du hast 2 Jahre von deiner Geburt, ne? Arthur Darvill ist 82 geboren worden. Ja. Und Matt Smith ist auch 82. 93er Jahrgang. Okay, ja, Laura, Tim hat recht. Matt Smith ist 82 geboren, was ich schockierend finde, weil dann ist der gute Latte 8 Jahre jünger als ich, aber okay. Und wesentlich älter als ich. Auch das möchte ich an diesem Punkt nochmal betonen. Natürlich. 20 Jahre älter als du, Laura. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann habe ich mich bei allen ein bisschen vertan. Ich habe ihn wesentlich älter noch eingeschätzt. Und ich dachte, dass die anderen beiden jünger sind. Aber dann sind die einfach nur sehr, sehr gut in die mittleren Jahre gekommen. Beginnenden mittleren Jahre. Okay, gut, ja, kann ich nachvollziehen. Die Chemie war super, nur für mich. Und dann stelle ich doch einfach mal so eine Glaubensfrage, ja, die wir kennen, die wir lieben, die wir eigentlich gar nicht in Gänze beantworten können. Wer ist euer Doktor? Für mich, um das kurz vorwegzunehmen, weil ja, 11 und das war perfekt. War aber perfekt in der Serie. Ist das mein Doktor deswegen? Nicht unbedingt. Muss 10 sein. Muss bei mir immer 10 sein. Wegen dieses, ich bin der goofy Typ mit den Chucks und dann reiße ich dir dein verschissenes Herz raus, weil er nicht gehen möchte. Das ist für mich einfach so groß gewesen in der Serie, auch für die Figur, dass er festhält an dem, was er hatte, dass es für mich immer 10 bleibt. Meiner ist Nummer 9. Christopher Eccleston, der einfach in Doctor Who bewiesen hat, seine Wandelbarkeit als Schauspieler bewiesen hat. Ich kannte ihn halt vorher schon aus Cracker, beziehungsweise für alle Fälle Fitz, wie es im Original, wie es auf Deutsch heißt, natürlich. Weiß nicht, ob ihr euch an Fälle, Fälle Fitz erinnert, lief damals im ZDF, auch britische Krimiserie, mit, wie heißt er, Robbie Coltrane, sehr voluminös, der hat, ich bin jetzt kein Potter-Fan, aber da ist auch irgendwie so ein Waldschrat-Charakter. Hagrid? Den spielt er da, glaube ich, genau. Und da hat zumindest in den ersten beiden Staffeln hat auch Christopher Eccleston mitgespielt. Der war noch ein bisschen jünger, dieser ist von Anfang der 90er Jahre. Und hat sonst eher ein bisschen so ernsthaftere, also zumindest die Sachen, die ich mit ihm vorher kannte, waren als eher ein bisschen ernsthaftere Sachen, die er gespielt hat. In Who hat immer ganz viel Humor gezeigt, aber hat auch die Ernsthaftigkeit, die er halt kann, hat er auch mitzeigen können in Doctor Who. Und ich weiß halt nicht, also ich kann nicht genau sagen, was es ist, aber es gibt so viele Elemente an ihm, wie er den Doktor dargestellt hat, dass er für mich noch mein Doktor ist. Ich war sehr, sehr gespannt und habe mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass Peter Capaldi der neue Doktor wird. Und dachte so, ja, das ist ein toller, toller Darsteller. Der hat das auch alles drauf. Der kann Tragik, der kann Ernsthaftigkeit, der kann Humor. Hat dazu diesen tollen, wunderbaren schottischen Akzent. Hat diese Augenbrauen. Er ist einfach ein wahnsinnig eleganter Typ. Und der ist so, wenn man ihn so in Interviews hört und sieht, der ist so wahnsinnig sympathisch auch obendrauf. Aber er spielt so oft so harte Charaktere. So, das ist so dieser typische Fall von richtig harte Schale und innen drin so ein butterweicher Kern. Und ich fand die erste Hustaffel mit ihm durchwachsen, weil ich die Folgen insgesamt nicht so besonders gut fand. Auf die ganze gesehen, aber ich fand ihn als Doktor trotzdem gut. Und die zweite Staffel mit ihm, die war nochmal um Längen besser. Und er ist so richtig schön in diese Rolle reingewachsen. Und er ist echt kurz davor, bei mir die neuen Christopher Eccleston irgendwie als neuen Doktor abzulösen. Sebastian, du zuerst, dann habe ich noch ganz viel zu unserem Lieblings-Hooligan 9 zu sagen. Ich habe mit 9 mit dem Doktor angefangen, wie glaube ich einfach viele, weil das so in meiner Generation einfach der erste Doktor war, der dann aktuell war. Fand den gut, aber, und ich kann das aber gar nicht benennen. Also ich habe den gerne geguckt, ich habe wegen Christopher Eccleston den Doktor weitergeguckt. Und dann kam David Tennant und ich war verliebt, will ich jetzt nicht sagen, aber doch irgendwie schon. Trau dich, wir sind nachher noch bei Torchwood. Heute ist ganz viel Liebe. Und Tennant finde ich halt auch außerhalb des Doktorseins einfach einen unfassbar coolen Typen. Der ist charmant, der ist lustig, der ist hochbegabt, ich sag's einfach mal. Kann alles, was er tut, gefühlt. Die eierlegende Wollmilchsau unter den Schotten. Genau, und von daher ist es wahrscheinlich eher 10, obwohl ich Matt Smith auch auf seine Art liebe. Von daher bin ich da, glaube ich, so ein bisschen bei Laura. Das passt, der 11. Doktor ist super gecastet, das ist ein tolles Team, gerade die ersten 2 Staffeln. Weil, erst, egal. Also halt, ja, aber, und dann kommt Capaldi und mit dem kann ich als Doktor so gar nichts anfangen. Ach was. Ich fremde immer noch mit dem 12. Doktor. Ich hab die erste Staffel so zur Hälfte geguckt und immer gedacht so, ja, nein. Und dann. Weil die Folgen nicht gut sind. Bitte? Wie gesagt, ich finde die erste Staffel mit Capaldi, das sind echt keine guten Folgen. Das kann ich hab's trotzdem gesuchtet, in Gänze. Ich bin da nicht richtig reingekommen, dann habe ich es beiseite gelegt und da liegt es jetzt irgendwie immer noch. Das heißt, ich nehme mir dann immer vor, versuch's nochmal, gib dem nochmal eine Chance. Aber es kommt halt immer so viel anderer Quatsch dazwischen. Dann irgendwie so eine Anfrage von 2 total netten Leuten, die sagten, lass uns über Torchwood reden. Also habe ich jetzt Torchwood mal wieder geguckt. Darf ich dir einen Leckerbissen geben, der dir sagen wird, vielleicht möchte ich die zweite Capaldi-Staffel dann doch noch gucken. Es gibt in einer Folge, Amigo, werden Milliarden und Billionen von Jahren vergehen. Boah, die Folge ist so, es ist, glaube ich, eine der besten Who-Folgen. Irgendwie. Ich kriege jetzt gerade schwitzige Hand in den Flächen wegen dieser grade. Folge. Ja, das ist die. Ich habe es gesehen, ich habe es geliebt, ich habe sie nochmal gesehen und nochmal gesehen. Und dann habe ich. Das traue mich gar nicht. Wie? Das traue ich mich nicht. Weil ich beim ersten Mal total fertig war, als ich das mit vorgegeben habe. Ja, ich musste das immer nochmal dann wieder gucken. Ich habe die Folge inzwischen, glaube ich, schon fünfmal gesehen. Weil das einfach so, es gibt auch in Serien so spektakuläre Momente, in denen dieses Genre irgendwie mitdefiniert wird. Und das ist so eine Folge, die du guckst und dir denkst, danke, dass ich daran teilhaben konnte und schade, dass ich nie wieder das Gefühl haben werde, das erste Mal gesehen zu haben. Und das ist bei dieser Folge, also deswegen, ja, Red doch zu Ende. Okay, deswegen ganz im Ernst, du kannst auch in der zweiten Capaldi-Staffel, kannst du Sachen finden, wo du sagst, den Schritt hättet ihr nicht gehen müssen. Das können wir dann nochmal gesondert besprechen, wenn du das gesehen hast. Ja. Aber im Ganzen haben die das Ding nach einer wackeligen ersten, wir müssen uns an Capaldi gewöhnen und uns dran gewöhnen, was der für Geschichten braucht, haben die das Ding so krass auf der Wiege gehoben, dass man da gesessen hat und ein Hu-Gefühl hatte, wie man es selten zuvor hat. Also gucke ich die erste Capaldi die Staffel jetzt noch gezwungen zu Ende oder fange ich einfach mit der zweiten an? Ich würde es gucken. Ich fand die persönlich gar nicht so schlecht, die dann noch kam. So, du hast dann die ersten 4, 5 gesehen oder so, ne? Ja, kommt hin. So, das ist was du mal irgendwie an einem Wochenende kannst du mal so durchgucken. Wenn du mal eine nicht mitnimmst, ist es egal. Aber gerade für mich ist sowas immer wichtig. Irgendwie. Vielleicht hast du da ein anderes Guckverhalten. Ich finde sowas immer wichtig, dass man so einsteigt und dann noch so chronologisch weiterguckt. Irgendwie. Ja, einfach um so ein paar Eckpunkte mitzunehmen, weil doch bei Who immer wieder gerne auf was sich zurückbezogen wird. Ja, also die erste Kapitel, ich finde sie einfach wirklich durchwachsen. Es gibt ein paar gute Folgen, aber im Schnitt fand ich sie halt eher unterwältigend. Die zweite Staffel besteht hauptsächlich aus Doppelfolgen. Was ich grundsätzlich eine gute Entscheidung finde, ich aber immer finde, dass so die zweite Folge meistens wieder zu lang ist. Also irgendwie hätte man da noch einen Mittelweg finden müssen oder können oder so, ich weiß es halt nicht, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber es werden wirklich bessere Geschichten erzählt. Und wie gesagt, die Folge, auf die Laura anspricht, die ist eigentlich fast eine Folge, die alleine von Peter Capaldi getragen wird. Und das heißt aber jetzt entweder, also ihr macht es jetzt schwer für diese Folge, ne? Ich erwarte jetzt quasi. Das ist aber eine Folge, von der alle sagen, dass sie. Das ist eine Folge vom Kaliber von Dalek, von Christopher Eccleston oder The Doctor Dances. Also die richtig, richtig gut sind. Aber halt auf eine andere Art und Weise. Und Peter Capaldi, das Weihnachtsspecial vom letzten Jahr. Das ist das allerbeste Weihnachtsspecial, was Doctor Who jemals gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals eine Folge geben wird, Weihnachtsspecial, das besser ist als das. Das ist eine Folge, in der ich am Ende da saß und ich hatte eine Mischung aus Freuden, Rühren und Tränen in den Augen. Weil einfach großartig ist. Es steht auch schon im Titel drin, es ist eine Folge mit River Song. Wenn man River Song mag, dann liebt man diese Folge to pieces. Das stimmt. Wollen wir vor Weihnachten nochmal ein Weihnachts-Special-Extra-Sendung machen zu Doctor Who? Doctor Who oder Weihnachtsfilme? Wir können das teilen. Doctor Who halb, bitte. Und halb irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas mit Lichterketten. Jeder stellt einen Weihnachtsfilm vor oder irgendwie so. Okay. Wenn ihr mich dabei halten wollt, gerne, dann gucke ich bis dahin nämlich mal Capaldi weiter. Dann machen wir das doch jetzt direkt mal. Okay, cool. Aber noch loswerden wollte. Bitte. Und für mich ist das so ein bisschen die Klammer zwischen dem jetzt noch aktuellen Doctor Who-Thema und Torchwood, worüber wir gleich eigentlich sprechen wollen. Was Tim eben meinte mit den Doppelfolgen. Ich stehe ja tatsächlich klassischerweise auf Serien, die zumindest eigentlich eher aus einer Staffel als aus einer Folge bestehen. Das heißt, der Doktor kommt meinen Sehgewohnheiten da eigentlich überhaupt nicht entgegen. Okay. Weil abgeschlossene Folgen. Deswegen liebe ich bei Torchwood die dritte Staffel. So dermaßen. Ja. Weil es halt einfach ein 5 Folgen langer Film ist. Ja, daher aber, Doppelfolgen besser als Einzelfolgen meistens. Ja, bei Who ist es halt meistens eher so, du hast so einen leichten roten Faden, der sich durchzieht, der aber eher so, aber nicht immer sichtbar ist, weil auch mal zwischendurch immer so ein, zwei Folgen gibt, die einfach nichts mit dem Metaplot zu tun haben, so einer Staffel. Deshalb bei Who ist es einfach so, die Serie hat ein Budget für eine Staffel und dann gucken die so, wie verteilen wir es auf welche Folgen. Da hast du meistens so ein, zwei Folgen, die bombastisch aussehen. Da weißt du, okay, das sind so zwei Drittel des Budgets in diese Folge, in dieser Folge gelandet. Und deswegen hast du auch immer so ein, zwei Folgen dazwischen, die eigentlich eher irgendwie so Kammerspiele sind, wo du genau merkst, eigentlich befinden sie sich fast nur an einem Ort, weil sie da nicht so viele Requisiten brauchen, müssen, die haben vielleicht irgendwo nur eine Stage oder ein Haus sich irgendwo gemietet, weil das einfach kostengünstiger ist, so. Und das sind meistens die Folgen, wo du dann keinen Metaplot drin hast. So, ja, wobei, Kammerspiel kann ja toll sein. Also ja, sowas, ich finde, Budget ist jetzt nicht das allein seligmachende für die Qualität einer Serienfolge, so, ne? Nee, nein, überhaupt nicht. Also, aber diese Folge, die Laura und ich irgendwie eben angedeutet haben, Laura zuerst, das ist quasi eine Kammerspielfolge, weil sie spielt nur an einem Ort. Und verdammt nochmal, ich krieg mit der Gänsehaut, also nur weil ich dann denke, ja. Es ist irgendwie. Das ist wirklich eine Folge, wo du einfach merkst, was einfach ein fantastischer, unendlos guter Schauspieler Peter Capaldi ist. Und deswegen also gut ist als Doktor. Mm, definitiv, definitiv. Ich kann euch jetzt nicht ausschalten und einfach Doctor Who gucken, ne? Nee, lass mal noch so eine halbe Stunde reden, dann bist du befreit. Genau. Ich hab mal eine, weil ich gerade bei den plumpen Glaubensfragen war, ne? Ja. Soll ich einfach mal Richtung Torchwood. Mach also mal. Punkt 1, wir reden jetzt über eine Serie, die, da wir die vierte Staffel ignorieren, seit 7 Jahren abgeschlossen ist. Wir reden in Gänze über alle Inhalte und wer das nicht geguckt hat bis jetzt, soll jetzt bitte ausschalten, sich diese 3 Staffeln angucken, die es wert sind, geguckt zu werden. Ja. Und danach nochmal einschalten und dann mit uns jetzt drüber reden quasi. Und diesmal reden wir auch nicht so einen heißen Brei herum, was wir letztes Mal trotzdem gemacht haben, trotz genau. Spoilerwarnung, was uns irgendwie hinterher aufgefallen ist und uns eigentlich selbst auch dann zu blöd gewesen ist. Also wir werden gnadenlos spoilern, Punkt. Ha, genau, wir hauen raus. Ich fange mal an, weil es natürlich, der Link klar ist Captain Jack. Ja. Ayo, Captain Jack. Warum ist diese Figur so cool? Ich habe im Vorhinein jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, warum der Typ funktioniert. Ja. Warum funktioniert der? Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Es hätte 2 Ideen. Ja. Bitte. Idee 1, aber das mag an mir liegen, Unsterblichkeit oder Langlebigkeit als Konzept funktioniert, finde ich, sehr gut, um eine Faszination für eine Person oder eine Figur aufzubauen. Weil ganz viel dahinter steckt. Die haben ganz viel erlebt, was wir alles nicht wissen. Und dadurch hast du irgendwie automatisch eine Tiefe, solange das der Actor irgendwie rüberbringt. Und ich finde, das gelingt ihm sehr gut. So diese zerrissene Figur, der meistens irgendwie so ein netter, dufter Typ ist. Laura kneift die Augen zusammen. Ich bin schon völlig in Gegenhaltung. Aber mach du mal weiter, wir haben gleich was zu diskutieren. Und er will nicht drüber reden, aber da steckt ganz viel hinter. So, damit kriegst du mich. Ich habe lange Zeit Perry Roden gelesen. Müssen wir jetzt nicht über Qualität sprechen, aber der Typ ist unsterblich. Blub, so, das fasziniert mich. Und dann ist er einfach, glaube ich, ein Charmbolzen. Da gehe ich mit. Da habe ich überhaupt nichts gegen. So. Okay. Ja, ich greife mal den Charmbolzen auf. Also wirklich, John Barrowman, das ist die Rolle seines Lebens, ist Captain Jack Harkness. Einfach unfassbar gut, weil auch da wieder, weil man auch da merkt wieder, ne, ist echt ein guter Schauspieler am Werk. So, der sich auch trotz, muss man sagen, manchmal etwas hölzerne Drehbücher sich irgendwie durchkämpfen muss, aber trotzdem eigentlich in diese Rolle alles gibt und du hast ja auch ein Team, was gut zusammenarbeitet und was gut zusammen funktioniert. Also wo du merkst, die Darsteller, die haben eine gute Chemie untereinander. Und ich würde das im Teil auch nicht so in der ganzen Schärfe teilen, was Sebastian gesagt hat, aber der Charme stimmt, man sieht ihm diese, ähnlich wie auch dem Doktor, so diese Tragik an, dieser dieser Langlebigkeit, all dessen, was er schon gesehen und erlebt hat, was er für Entscheidungen hat treffen müssen und die an ihm nagen, und der mit einem Gewissen leben muss, was irgendwie unfassbar groß ist und unfassbar schwer ist. Und gleichzeitig irgendwie ist so, er hat irgendwie, er liebt alle Menschen, alle Kreaturen, alle Außerirdischen, und das sieht man auch. Also es gibt, glaube ich, nichts, was er nicht geknutscht hat. Das ist eben ein Unterschied. Er liebt sie nicht unbedingt, aber er will Sex mit ihnen haben. Ja, gut. Ich glaube aber schon, dass da auch schon eine Art von Liebe mit dahinter steckt. So noch anders als beim Doktor, aber ähnlich. Aber ansonsten, ich habe mir auch genau diese Frage gestellt. So, warum ist Captain Jack Harkness irgendwie so ein toller Typ? Ist das Haar? Ist es der Mantel? Ist es das Lächeln? Ist das irgendwie, man muss wissen, John Barrowman kommt aus Schottland, ich glaube auch aus Glasgow, glaube ich, oder Edinburgh, ich weiß es nicht. Er kommt aus Schottland, hat auch lange Zeit in den USA gelebt und er kann so, Kind schon drüber. Ja. Und er kann halt beides. Er kann halt diesen amerikanischen Akzent und er kann aber auch irgendwie noch mit wunderschönem schottischen Einschlag britisch, schottisch-englisch sprechen. Ich finde irgendwie, in der Serie ist das nicht immer sehr konstant. Ich finde, manchmal hört man so diesen Schotten, irgendwie diesen amerikanischen Akzent durchaus raus und durch. So, und ich biete mir das ein, weil ich weiß, dass er beides kann, aber naja, die Rolle ist ja auch so angelegt, dass er eigentlich Amerikaner ist in der Rolle. Ich weiß, also er spricht ja eigentlich einen amerikanischen Akzent, aber ich finde, man hört dieses Schottische manchmal schon so ein bisschen draus. Ja. Aber ich habe auch genau diese Frage gestellt, weswegen ist er so toll? Und ich bin mir auch mit mir selber nicht einig geworden, aber es ist so, der hat einfach eine unfassbar tolle Ausstrahlung. Wenn er lacht, dann lacht der ganze Raum. So, wenn er grinst, so. Und wenn er traurig ist, so dann weint der ganze Raum. Und ich glaube einfach, die Rolle ist so toll, weil der Darsteller so gut ist. Ja, und trotzdem muss ich sagen, wir können John Barrowman jetzt noch eine halbe Stunde applaudieren, dafür, dass er wirklich einen großartigen Job daran macht. Auch wenn man zugeben muss, dass der Herr mit seiner Musical-Ausbildung natürlich den ein oder anderen Dreher drin hat, wenn Captain Jack schnell in eine andere Richtung fliehen muss, in der man denkt, jetzt sind wir wieder im Phantom der Oper. Ja, aber das macht für mich auch den Reiz, ehrlich gesagt, aus, dass er so ein wahnsinnig eitler V auch dabei ist. Dass da gehört dieses Uniform-Ding dazu. Bitte? Das passt aber doch total auf die Rolle. Naja, das ist ja die Sache. Die haben ja Captain Jack geschrieben mit Barrowman. Die haben ja als sie beim neunten Doktor die Rolle das erste Mal vorgestellt haben, haben die Zuschauer den gehasst. Keiner mochte Captain Jack und warum knutscht der mit allen und was soll das hier eigentlich? Und dann haben die angefangen, diese Rolle mit Barrowman in der Besetzung so weiterzuschreiben, dass es natürlich auch auf ihn direkt geschnitten wurde. Und es war auch diese Bisexualität, die ja eigentlich keine Bisexualität ist, haben die auch erst dann mit reingenommen eigentlich, weil es der Schauspieler ist, der es möglich gemacht hat, diese Welt noch mitzunehmen. Er ist ja omnisexuell, irgendwie so sagen die, glaube ich, der Serie, weil er ja irgendwie weil er alle Rassen irgendwie sexuell alle findet. Lebensformen, ja. Und ich weiß nicht, ob es rüberkommt, hier fliegt gerade ein Hubschrauber ganz nah übers Haus, also liebe Zuhörer, falls da ein Brummen ist, das ist Angie wahrscheinlich. Jedenfalls, ja, das ist klar, das hat der natürlich. Und sie haben ihm tatsächlich diese Rolle auf den Leib geschnitten. Und John Barrowman ist der perfekte Captain Jack, weil er nicht zu schön ist. Das ist, finde ich, bei dem wichtig. Gerade in der dritten Staffel, die ich jetzt heute nochmal gesehen habe, finde ich immer nett, wie so ein bisschen Plauze auch über den Gürtel geht. Sowas, ne? Das ist halt ein ganz normaler Typ eigentlich, der weiß, dass dieser Army-Mantel ihm echt gut steht. Mhm. So. Und deswegen funktioniert der. Der funktioniert, also in der ersten Staffel, muss ich sagen, sind mir die ganzen sexuellen Anspielungen schon fast zu viel. So, das geht aber durch die Bank bei allen da. Das ist Russell T. Davis, das hast du aber bei Dr. Huber bei seinen Geschichten genauso. Ja, nur irgendwie ist ja Torchwood im Gänze so, und deswegen mag man es ja auch eigentlich, die machen da alles, was sie beim Doktor nicht machen dürfen, weil der Doktor sowas niemals tun würde. Ne? Und deswegen guckt man es auch gerne. Aber auch nicht alle, ne? Also nicht nur, ne? auch Owen, weil Owen ist echt, aber kommen wir auch noch zu dem Thema. Genau, ja? Und ich muss sagen, mir ist es in der ersten Staffel schon fast ein bisschen viel gewesen. Mhm. Als der absurdeste Punkt war, als ich Captain Jack nicht bei der Sekretärin von Reese zurückhalten konnte und auch der nochmal zuzwinkern musste. Da hat man das Gefühl, ich möchte dir helfen, es gibt Therapien dafür. Ja. Und irgendwo ist dann mal Schluss, und sie haben es ja auch in der zweiten Staffel dann schon sehr, sehr abgeschwächt. Klar, wegen Gianto. Ja, ich glaube auch, die haben es gemacht, weil sie es konnten. Ja. Und weil sie gelassen hat. Und ich glaube, deswegen ist es so. Und es ist dann einfach natürlich irgendwie, es wirkt in der Tat, es ist teilweise sehr, sehr übertrieben so halt. Und auch irgendwie manchen Sachen dann auch so, ne, wenn sich dann halt Owen da mit diesem Spray einsprüht, irgendwie auf einmal alle auf ihn abfahren. Ich meine, letztendlich irgendwie, das ist irgendwie Vergewaltigung, was da stattfindet, so. Ja. Und das wird irgendwie ganz furchtbar verharmlost, irgendwie für einen absoluten Gag irgendwie. Das ist schon fast ein bisschen, das ist schon sehr, sehr bedenklich eigentlich. Ja, ja, oder also ich muss auch sagen, Owen, der ja das Spray dann eigentlich in der ersten Folge schon wieder abgibt, ist einer, der niemals unter keinen Umständen auf irgendeiner Welt, nicht nur dieser, die Frauen abschleppen könnte, die der da so in gängig abschleppt. Ja. Owen muss sich nur irgendwo an die Bar stellen und schon kommt wieder eine Frau daher und sagt, hi, wollen wir miteinander schlafen? Ja. Das ist nicht logisch. Nee, überhaupt und, nicht. Ja, und deswegen weiß ich nicht. Dagegen Gwen und Reese, so ein herrlich normales Paar. Ja. So, die liebe ich ja voll. Ne? Aber und genau darauf einhaken, deswegen fand ich die Eingangsfrage, was macht Captain Jack eigentlich so besonders, für mich die falsche, weil für mich ist es nicht Jack, der die Serie eigentlich trägt. Nee, das irgendwie stimmt. Ich habe die erste Folge geguckt und mich tatsächlich in Gwens Akzent verliebt. Mhm. Und ich finde auch, sie ist für mich die Hauptfigur in der Show, weil sie irgendwie in dieses Torchwood-Ding reinkommt und dann erstmal da rumrennt und denkt, oh mein Gott, was ist das hier? Und 30 weil sie auch Morde möglich macht. Ja. Doof gelaufen. Das ist so eine schöne, positive Sichtweise. Nee, aber das stimmt schon. Also der Hauptfokus der Serie ist schon auf Gwen. Also, Aber für mich ist sie nicht der stärkste Charakter da drin. Alle himmeln in der Serie Captain Jack an und diese Perspektive, auch wenn wir den Weg mit Gwen gehen, haben wir immer ihre Perspektive und da ist die schillernde Figur Captain Jack, der alles wieder gut macht am Ende. Ja, aber irgendwie, wir hatten es in der Vordiskussion irgendwann letzte Woche, gerade in der dritten Staffel, alles wieder gut machen. Ich bin sowas von durch mit dem Captain. Also ich habe die dritte Staffel gerade nochmal gesehen. Ich würde gerne zurückziehen im Nachhinein nochmal, dass ich die vierte Staffel überhaupt geguckt habe, weil ich eigentlich mit Captain Jack Harkness abgeschlossen habe. Du bist die Einzige, die behauptet, dass es eine vierte Staffel gibt, die es nicht gibt. Also ja, genau. Wir reden nicht drüber. Liebe Zuschauer, falls ihr euch noch, Hörer, falls ihr euch noch fragt, ob ihr die Zeit investieren wollt, die vierte Staffel zu schauen, tut es nicht. Tut es nicht. Bitte tut es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Also man muss nochmal sagen, so wie Sebastian es vorhin ja auch richtig schon feststellt, Staffel 1 und Staffel 2 sind normales Serienverhalten, Folge 1, Folge 2, Folge 3, einzelne Fälle. Staffel 3, eine der wahrscheinlich besten Staffel und dann dritte Staffel eines Spin-Offs, muss man ja nochmal betonen. Ja. Was hingelegt, wo man sich denkt, wie ist das denn jetzt gerade passiert? Wie konnte ich jetzt gerade an einem Stück 5 Stunden lang das hier gucken, weil man gar nicht aufhören kann zwischendurch? Es ist und so unfassbar straff erzählt, es ist sehr, sehr kurzweilig, es passiert so viel. Und meine sind ja komplett fertig. Wobei ich das von der Thematik her ist eigentlich, ist es ja fast ein bisschen billig, ne? Also ich meine, ne, da geht ja, wird ja so an so an Urängste irgendwie von Leuten so, wenn ihr angepackt, so irgendwie ist es was mit Kindern. Eigentlich ein ganz billiger Trick, aber es ist wahnsinnig effektiv umgesetzt und vor allem, wenn man dann überlegt, aus welchem Grund diese Außerirdischen, die 456 irgendwie diese Kinder haben wollen, so, ja, machen uns halt high, ne? Also, das ist so krass, vor allem, weil du diese kotzenden Aliens ja da die ganze Zeit vorher beobachtest in diesem Kasten und wir sehen sie ja nie richtig, weil sie in ihrem Giftgemisch da rumwabern. Und du siehst nur zwischendurch immer, wie die Köpfe dagegen schlagen und die gegen die Scheiben kotzen. Ja. Es macht ja so völlig Sinn, die sind drupp wie Hölle gerade. Ja. Weil die ein Kind. Das ist so ein perfider, ekliger Gedanke eigentlich. Das, also bewundernswert, dass da irgendein Autor drauf gekommen ist, die Geschichte an dem Punkt nochmal so völlig zu drehen, um auch so nochmal eine neue Ebene des Entsetzens da reinzubringen. Ja. Irgendwie. Aber dann ist es ja auch wieder völlig menschlich. Also so, das ist ja von diesem Verhaltensmuster, was man den Aliens da auf die Nase geschrieben hat, sozusagen, das kommt ja aus uns selber. Wegen Thematik Drogen oder was meinst du? Drogenschräger, wir nehmen uns jetzt kleine Kinder als quasi Dope oder das, was sie irgendwie in ihren Gehirn produzieren und mästen die. Das ist ja irgendwie, im Prinzip kannst du diesen Finger, der da auf die Aliens zeigt, direkt wieder zurückdrehen. Das finde ich halt so, so spannend. Gehe ich nicht in Gänze mit, ehrlich gesagt. Ich sehe den direkten Zusammenhang da gerade noch nicht. Weil also direkt sehe ich den Zusammenhang nicht, aber das ist ein Verhalten, was du dir bei Menschen, glaube ich, auch sehr schnell vorstellen könntest, wenn du aus Kindern Küken machst. Ja, okay, gut. Dann ist natürlich die Frage nach Bewusstsein und so weiter und so fort. Ja, logisch. Aber ne? So, was ist die Menschheit für hochtechnologisierte Blabla-Evolution Aliens? Dann sind wir ja auch nur noch irgendwie eine Herde von Tieren, die da halt zufällig auf diesem Planeten rumgammeln. Hm. Ja, okay, gut. Ich meine, ich verstehe natürlich, ja, worauf du hinaus möchtest, nur ich glaube, dass diese Ebene nicht mal nötig ist. Das ist eine interessante Interpretationsmöglichkeit, um diese dritte Staffel so zu gucken. Ich hatte die nicht, ehrlich gesagt. Ich hab die dritte Staffel geguckt und hab gedacht, die haben da halt, so wie Tim sagte, billige Muster eigentlich, alles reingesetzt, wo es uns schaudert. So. Diskussionsebene drüber, ja, okay, kann man natürlich genauso sehen. Die Menschen würden auch alles ausnutzen, was sie ausnutzen können. Was ja auch ein Leitmotiv eigentlich der gesamten Serie ist, weil in der ersten Staffel Toshiko ja schon nach zwei Glas Wein da sitzt und sagt, alles, was sie sieht, auch von anderen Lebensformen, ist immer nur Hass und Krieg. Ist das in der Existenz so. Und diese Dekonstruktion von Existenz und was brauchen wir und was wollen wir als Lebewesen, verkörpert ja auch im Prinzip Captain Jack durch diese drei Staffeln. Bis hin zu dem Punkt, dass er der Typ ist, der sagt, ich grille meinen Enkel zum Wohl aller. Ja. Was auch immer das Wohl aller ist, weil er tatsächlich ohne die Mutter zu fragen, die natürlich Nein sagen würde. Ja. Der zählt halt einfach immer nur, wie viel setze ich und was kriege ich dafür. So. Das ist eine andere Metaebene zu dem Charakter einfach nur. Ob der mit der Zeit und mit all den Jahren aufgehört hat, emotionale Verbindungen zu den Leuten zu haben, über die er redet, oder ob es für ihn nur noch reine Mathematik ist. Weil er aber der Typ. Da hatte ich bei dir so ein bisschen rausgelesen, dass du ihm das extrem übel nimmst. Ja. Sein Verhalten. Ja. Und ich frage mich eben, wenn du so alt bist und so viel miterlebt hast, ich weiß nicht, ob du dann aus dieser Emotionalität rauskommst oder ob du einfach irgendwann diesen Schritt gehen musst, dass es größere Themen oder größere Ziele oder größere Handlungen gibt, die du trotz emotionaler Bindung an Personen vielleicht einfach machen musst. For a greater good, so, das ist so ein bisschen Pathos. Aber ja, er grillt seinen Enkel, aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist das, was Gwen gesagt hat. Es wird ja auch direkt angesprochen. Sie sagt ja, so kenne ich dich nicht, So, das hat sie in Bezug auf 1965, diesen ersten Moment, gesagt. Der Jack, den ich kenne, der hätte gekämpft dafür. Und das ist, wenn wir die Serie gucken, und ich gucke die so, ich will, dass der Typ ein Superheld ist. Mhm. Der Charakter ist anders geschrieben, deswegen störe ich mich dann in dem Moment daran. Der hat genug Sachen auf dem Kerbholz, klar, weil der so lange gelebt hat, wird ja auch gesagt, ich habe so viel hinter mir, ich könnte dir, Janto, das jetzt auch alles gar nicht erzählen. Nur ich glaube, es sollte trotz der Zeit, sollte man noch ein Gefühl für das eigene Fleisch und Blut haben, dass man selbst in dieser Situation, in dem Moment, nicht eine Minute quengelnden Opa von der linken Seite braucht, der dann sagt, töte deinen Enkel, natürlich machen wir das jetzt. Und er sagt dann, naja, okay. Und dann wollte er noch ein bisschen, sogar bei dir. Ja. So, da hätte noch irgendwie eine andere Möglichkeit gesucht werden können. Also ich fand so diesen Schritt, der Typ sagt so, ja, ne, you gotta fry the boy, so, ja, und Jack steht nur da irgendwie und schweigt so und alle gucken ihn erwartungsvoll an und die Mutter sagt so, nein, natürlich machen wir das nicht. Dann wird die Mutter irgendwie weggebracht irgendwie, das Kind wird geholt und er steht da mit Tränen in den Augen. Und drückt selber den Knopf. Fand ich halt auch irgendwie in dem Moment nicht gut geschrieben, so in der Form. Also, da gab's andere, was schade ist, weil ich finde, dass gerade in der letzten Folge viele echt starke Szenen drin sind. Die Szene, wenn, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, irgendwie die eine Sekretärin da bei Lois irgendwie in der Zelle sitzt und eben von Frobisher erzählt, so. Ja. Und man hat dann diese Zwischenschritte, irgendwie nachdem vor der Premier irgendwie dieses eierlose, rückgratlose Arschgesicht, irgendwie ihm sagt so, ja, übrigens, du musst deine Kinder opfern, ne, das ist irgendwie, ne, damit alle sehen, dass es irgendwie hier alles irgendwie koscher ist. So, ja, und jetzt hab ich zu tun und verpiss dich gefälligst. Und ich frage so, warum haut er nicht das Nasenbein zu kaputt? Irgendwie verdient er eh nichts mehr. So, ja, und dann hat man die Zwischenschritte, wie der nach Hause geht irgendwie und seine Frau offenbar das sagt so und dann geht die nach oben. Nee. Ihr hat ja das nicht gesagt. Ich weiß ja nicht, irgendwas muss er ja gesagt haben, weil sie hat ihn ganz entgeistert angeguckt und ist halt nach oben gegangen zu den Kindern. Die hatten in der Familie so eine etwas schwache Kommunikationsebene irgendwie. Er konnte ihr ja auch immer nur sagen, husch ins Bett oder so. Ja. Wenn dann jemand an der Tür geklingelt hat. Sie sah nicht so aus, als hätte sie es gewusst, aber. Ja, was auch immer er gesagt hat, so. Die ist ja die Treppe aufgegangen, hat ihn immer ganz vorwurfsvoll angeguckt. Und dann nimmt er halt den Revolver, irgendwie die Pistole aus der Schublade und hast diese Erzählungsweise, diese Musik dass diese schönen Schritte, diese Musik wie sie erzählt das und er geht die Treppe rauf, eine Pistole hinterm Rücken und man sieht die Tür zuklappen und natürlich irgendwie ganz klassisch, aber sehr, sehr effektiv eingesetzt, dieser Moment dann, wo die Schüsse fallen, ist die Musik weg und nur die Schüsse. Das ist irgendwie auch so ein Moment, wahnsinnig gut gemacht. Und dann hast du anschließend diese Szene mit Jack irgendwie, und wo eigentlich irgendwas fehlt. Wo man den Eindruck hat, dass es irgendwie ein Segment von, keine Ahnung, 30 Sekunden irgendwo auf dem Flur irgendwie beim Schneiden liegen geblieben. Ja, wir wissen es ja tatsächlich nicht, ob da nicht noch was irgendwie, ne, rausgefallen ist. Weil so muss ich sagen, wenn wir das Finale dieser dritten Staffel nehmen, hat Captain Jack echt mal ins Klo gegriffen. Ne? Ja. Wir machen jetzt mal hier große Revolution, weil ihr ganzen Politiker habt es überhaupt nicht hinbekommen. Jetzt kommt Torchwood. Oh, ich gehe jetzt mal alleine mit Janto zu den Aliens und wir kriegen das nämlich jetzt richtig hin, weil wir sagen, ey, wir kämpfen jetzt gegen euch. Das hat ja richtig gut geklappt. Sie waren ja innerhalb von 2 Minuten, glaube ich, tot. Ne? Ja. Also schon mal Punkt 1, geile Aktion, Captain Jack, du hast gerade deinen Freund oder nicht Freund oder doch, man nennt uns die ganze Zeit Paar, aber sind wir jetzt ein Paar? Dass man den da erst, dass der den so über die Klippe springen lässt in dem Moment, finde ich halt hart, weil er hätte eigentlich in dem Moment keinen Sterblichen mitnehmen dürfen. So, dass die jetzt nicht besonders lustig finden, wenn da jetzt so ein Typ in einem großen Mantel reinkommt und sagt, jetzt kommen wir und 6 Milliarden Bauern werden jetzt gegen euch kämpfen quasi. Dann sagen die, ah, oder wir töten euch einfach. Also das war schon mal so ein bisschen daneben, fand ich. Und dann halt so dieses, ah, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Dann senden wir jetzt das, ich meine, Logik ist in dem ganzen Hu-Kosmos immer so eine Sache. Ja. Ne? Ja. Aber jetzt senden wir das Signal mal um und es muss ein Kind sein, weil das der komische Typ da in der Ecke gesagt hat. Das ist alles einfach wahnsinnig an den Haaren herbeigezogen gewesen. Und die einzelnen Schritte, wenn man nicht das Ganze betrachtet, sondern nur die einzelnen Schritte, sind die halt echt ein bisschen kurios. Und Captain Jack hat da echt keinen guten Weg gemacht, vor allem, weil sie auch das erste Mal seinen Mantel mit Gürtel geschlossen haben. Der wird plötzlich dadurch zum Faschisten, der Typ. Das ist 65, ist das erste Mal, dass der Mantel mit Gürtel vorne geschlossen wird. Und das hat sofort so einen faschistoiden Touch irgendwie. Sie haben ihm ja auch den sehr ordentlichen Seitenscheitel dazu gemacht. Soll einfach nur mehr Militär sein. Aber das ist tatsächlich bis zur letzten Szene, wo er sich von Gwen dann verabschiedet, hat er wieder den Mantel vorne geschlossen mit Gürtel und ist ein anderer Typ. Die haben die Rolle einfach gedreht. Zwei Sachen, die mir dazu durch den Kopf gehen. Die eine ist, ich finde, Captain Jack ist auch in den ersten Staffeln ambivalent angelegt, also nicht so strahlender Superheld wie vielleicht in anderen Shows. Von daher finde ich diese, vielleicht ist er manches Mal auch ziemlich dumm und vielleicht ist er auch ein bisschen ein Arschloch. Oder auch nicht nur ein bisschen ein Arschloch. Momente zumindest nicht völlig unerwartet. Ich gebe dir recht, dass sie bisschen überzeichnet sind. Also gerade die Szene mit Yanto, da habe ich mich irgendwie, als ich es das erste Mal gesehen habe, das weiß ich noch, schon gefragt, warum nimmt der den da mit rein? Mm. Zwar bevor was passiert, weil so, du hast so diesen einen Unsterblichen, dem kann nichts passieren. Jeder Science-Fiction-Film würde dann sagen, okay, der geht alleine, weil dem kann ja nichts passieren. Was macht er? Er nimmt seinen besten Freund mit, nennen wir ihn jetzt mal so. Ja. Und dann stehen ja auch noch der ja sein Untergebener ist gleichzeitig. Sein ja, klar, aber so. Freund Sebastian. Ja. Himmel. Sein Friend with Benefits. Aber sein fester Freund. Ja. Nicht der beste Freund. Das ist der feste Freund. Die küssen rum und so. Also jedenfalls, die zwei gehen da rein und man denkt so, was? Warum? Bist du doof? In Klammern, Antwort ist klar, ja, bist du. Logisch. Und sie bringen ja am Anfang der ganzen Staffel eigentlich noch diese Ambivalenz raus, weil er ja dann irgendwie in Beton gegossen da liegt, was ja dieses Leiden des Unsterblichen so ein bisschen vergegenwärtigen soll. Und ich glaube, was sie versucht haben mit Children of Earth ist eben auch, diese Figur vielschichtiger zu machen, dass das an ein paar Stellen hakt und dass es, vielleicht hast du mich gerade so ein bisschen überzeugt, möglicherweise an ein paar Stellen auch kolossal scheitert. Ja. Kann gut sein, aber irgendwie, ich glaube, der Versuch ist einfach so diese Unsterblichkeitsgeschichte stärker in den Vordergrund zu bringen und diese Probleme, die du dann irgendwie in der Anlage der Figur sozusagen auch ausmachen kannst. Ja, ich finde, bei Torchwood ist es so, dass irgendwie, nachdem ich die erste Staffel nochmal gesehen habe, fiel mir auf, dass die erste Staffel teilweise auch echt sehr, sehr unausgewogen ist, so, und dass du da einfach merkst, so, dass sie dann auch versuchen, den richtigen Tonfall zu finden, die richtige Erzählweise zu finden, dass sie nicht genau wissen, oder teilweise nicht so genau wissen scheinen, was sie mit den Charakteren anfangen sollen, weil die Geschichten, die sie erzählen, im Kern, das sind tolle Geschichten, aber teilweise auch eher so sehr, sehr unruhig umgesetzt. Und es gibt so Sachen, so dieser Owen-Gwen-Subplot, ja. Irgendwie, das ist so schlimm. Kann Owen nicht eigentlich weg? Bitte? Kann Owen nicht eigentlich weg? Ich meine, der Typ eigentlich selber. Ja. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Charakter, so. Und also ich verstehe, was sie mit diesem Subplot sagen wollen, aber nee, es funktioniert nicht, weil sie Gwen eigentlich die ganze Zeit als jemanden zeigen, die ein ernsthaftes Interesse an Leuten hat, den Reese echt ganz furchtbar lieb hat. Weil, wie ich glaube, Laura war das, dieser, oder weiß ich, ob das war, was sie sagt oder so, das ist einfach, das ist ein normales Pärchen, so halt. Und so werden die auch gezeigt. Und ich finde, das ist total out of character, wenn Gwen da mit Owen da in die Kiste irgendwie springt und da erst irgendwie so eine künstliche sexuelle Anspannung zwischen den beiden gezeigt werden soll. Das nehme ich, ich nehme es einfach den Darstellern nicht ab, oder den Figuren nehme ich es nicht ab. Und das ist dann mir so ein Mittel nur zum Zweck, nur um zu zeigen, dass irgendwie Gwen es einfach auffrisst, dass sie Reese nicht von ihrem Alltag erzählen kann. Und das ist in dem Fall einfach dann schlecht umgesetzt. Finde aber auch, gerade die erste Staffel ist noch so ein bisschen Whoverse, wir docken da an, wir machen irgendwas aus diesem Captain Jack und Doctor Who für Erwachsene. Und was machst du da? Natürlich irgendwie ein bisschen viel Sex. Ja. Also so, ja, das ist tatsächlich diese Schiefe, die du da eben meintest, ne? Nur ja. Was mich halt dann auch ein bisschen ärgert, und das zieht sich durch, wir haben es auf der einen Seite, dass jetzt sind wir auf der Meta-Meta-Meta-Ebene im Prinzip, Entschuldigung, dass ich da so springe, wir haben den ersten männlichen, supermännlich dargestellten Helden, ob der jetzt ein guter Held ist oder ob man ein schlechter Held ist, sei dahingestellt, großer Charakter jedenfalls, der sich in so einer Serie komplett offen zeigt für jede sexuelle Gesinnung. So. Und das nehmen wir gerne mit, weil wir Captain Jack kennen. Wir wissen, omnisexuell, gib ihm ein schönes Alpaka, mein Gott, warum nicht? nur. Oh, flauschig. Ja, genau. Hauptsache Flausch. Und dass sie dann allerdings trotz dieser wahnsinnig rührenden Captain Jack Harkness-Folge, die so schön war, wie die beiden Typen da am Ende getanzt haben, man dachte, Harkness, hihihi. Ja, ne? Das ist echt toll, ja. Das ist, also das war eine Folge, wo ich wirklich laut Hach gesagt habe. Mhm. Nur, die haben halt, wir müssen Owen dabei zugucken, wie er mit einer der Gestrandeten von 53 dreimal in einer Folge ins Bett steigt. Und Owen ist nicht attraktiv. Er ist es wirklich nicht. Auch sie wieder viel zu attraktiv für ihn gewesen. Und wir sehen dann in Staffel 2 einmal, wie Janto und Jack überrascht werden im Büro. Und das für 2 Sekunden, glaube ich. Ja. Während wir Owen quasi geholfen haben zu kommen. Ja, In vielen Folgen vorher. Ja. Und ich verstehe dieses Ungleichgewicht immer nicht. Dass sie auf der einen Seite mutig genug sind, zu sagen, Captain Jack ist übrigens eigentlich viel mehr schwul als hetero, bi oder was auch immer. Aber dann in dem Moment in der Story da wieder weggehen. So. Und dann nicht völlig normal auf da die Szenen zeigen. Ja, es wirkt ein bisschen wie so wie Angst vor eigenen Courage. Ha, genau. Wobei, so dieses Thema zweite Staffel, James Marsters als Captain John Hart, ich meine, Spike irgendwie, weil die taucht auch über Torchwood auf, sozusagen. Und auch das eine tolle Figur und diese Beziehung zwischen den beiden ganz, ganz großartig. Ja. Aber das sind immer so diese, wenn man das ganz blöd formulieren möchte, sind das diese aufgesetzten Pornoküsse irgendwie. Ja. So, die Sebastian lacht, aber ne, so dieses, wir knutschen jetzt richtig wild rum und alle wissen, hier passiert eigentlich gerade gar nichts. Ja, ja. Ja, das stimmt so, schon, ne? Es ist so, man irgendwie traut man sich was, aber zieht es auch nicht so durch, wie das vielleicht irgendwie. Wie das bei anderen an anderen Stellen getan wird. Wie du sagtest, ne? Also Owen irgendwie die alte Sexmaschine, so, was man nämlich nicht abnimmt. Was er ja auch nur mit diesem Pheromonspray ja irgendwie ja auch noch schafft, so. Aber auch da natürlich wieder, ne, wie, ne, wo man Eindruck hat, so für einen billigen Gag, irgendwie, als dann der Freund von einer Frau, die er da abschleppt, hinzukommt, ne, und er sich dann auch nochmal einsprüht und dann sagt so, ja, ich komme mit. Und dann so, ja, super, ne? Three's the party. Ja. So halt, ne? Und so, ja, hurra, wird einmal angedeutet, irgendwie so flotter Dreier, irgendwie MMF, so, ja, alles ist irgendwie flauschig. Aber, ja. Ja, und vor allem, ich meine, jetzt eine Randnotiz dazu. Der Typ, der den echten Captain Jack Harkness spielt, in der Folge Captain Jack Harkness, der hat nach Drehschluss bitterlich geweint. Und Barrowman geht hin und sagt, was zu viel Zunge, tut mir leid, so wie John Barrowman halt in echt ist. Ja. Und er sagt, nein, ich weine gerade, weil sein Bruder sich ein paar Jahre davor umgebracht hat, weil er mit seiner Sexualität nicht zurechtgekommen ist und nicht angenommen wurde von Bekannten in seinem Leben, wie auch immer. Und er stellvertretend für ihn jetzt dafür sorgen kann, dass das Thema auf so großer Bühne so natürlich rübergebracht wird, hat ihn halt sehr berührt. So, das sind so Randnotizen, die ich irgendwann mal im Nachhinein gelesen habe und dachte, oh mein Gott, habe ich die Folge gleich nochmal geguckt und habe wieder mitgetanzt. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Folge. Also es ist ich finde auch wieder so ein Fall, wie auch typisch für Doctor Who, die es oftmals schaffen, eine wirklich tolle vorletzte Staffelfolge zu bringen und oftmals ein Finale ist, was dagegen nicht ankommen kann. Oder nur bedingt nicht ankommt. Och, ich fand das Ende aller Tage eigentlich gar nicht so schlecht. Mit diesem riesen Satan-Sohn, der da noch über Cardiff eingebrochen ist, fand ich riesig. Das war aber so ganz, ganz schlechtes CGI. So. Das ist davon sehr abgelenkt, fand ich. Das ist Doctor Who. Da habe ich auch schon besseres CGI gesehen. Bitte, Sebastian? Ja, ist halt BBC und was du vorhin mal über die Budgets meintest und so, ne? Ja, aber gut, natürlich hat Torchwood nicht das Budget von Doctor Who, aber ja, ich weiß halt nicht. Also, was ich schön fand allerdings, gerade in der ersten Staffel, dass da auch die, dass man da Vote Saxon Poster gesehen hat. Bad Wolf. Ja. Das war auch bei Captain Jack Harkness. Ja. Das war die Folge, wo draußen an der Tür, das Vote Saxon, draußen war das Plakat Vote Saxon und drin war ein Graffiti mit Bad Wolf. Ja. Herrlich, ich liebe sowas. Ja, das sind so nette kleine Andeutungen einfach, die dann auch Spaß machen. Ihr sagt also, Owen ist über, ich sag, Toshiko ist über. Ja. Ich bin sehr schnell in Charaktere aus Serien rausdenken. Ich habe auch selten Probleme damit, wenn wer stirbt. Von daher... Kommt drauf an, wer stirbt. Also, Klar. Ja, aber... Nein, also ja, ist schon so, man merkt schon, dass so die beiden, ich bin da schon ein bisschen mehr bei Sebastian, dass also hauptsächlich eigentlich Gwens Geschichte erzählt wird, weil man tatsächlich viel aus ihrer Perspektive, ihre Wahrnehmung auch sieht, was du Laura ja auch angedeutet hast, so, da hast du halt die Figur von Captain Jack und das sind so eigentlich die beiden Charaktere, die diese Serie primär tragen. Toshiko, ich finde sie jetzt nicht schlecht, ist aber auch so ein bisschen so ein Distress-Charakter gefühlt. Yanto macht auch Spaß, wobei ich, aber auch in der ersten Staffel, der wächst auch eher so in der zweiten Staffel so langsam heran, wie eigentlich das ganze Torschuh-Team sich irgendwie primär in der zweiten Staffel erst entwickelt und zu Torchwood erst wird. Das ist so in der ersten Staffel zu unrund, was ich auch schon mal sagte. Aber bei Yanto finde ich, der hat eben noch eine Bedeutung über diese Figur hinaus, so ein bisschen für den Plot. Und das ist eben was du bei Toshiko und Owen irgendwie nicht so hast. Und was ich auch faszinierend finde bei Torchwood ist so dieses, das hat Torchwood. Jeder kennt irgendwie Torchwood. So, keiner weiß, was sie machen. Die sind irgendwie immer da und alle sagen so, oh, Torchwood ist da, ja, dann können wir uns ja zurückziehen, so halt. Ich finde zum Beispiel den Beginn der zweiten Staffel so super, irgendwie diese Verfolgungsjagd, so, ne? Haben sie irgendwo so einen haben sie einen Fisch im Cabrio gesehen, so eine ältere Frau und dann so fahren vorbei, so bloody Torchwood. Sehr, sehr großartiger Beginn einer zweiten Staffel. Und natürlich wunderschön, Did You Miss Me? Ist jetzt so ein bisschen konstruiert, aber dass dieses Did You Miss Me später bei Sherlock dann auch nochmal so groß wird. Ja. Das ist natürlich schön, wenn sich sowas dann mal doppelt, auch ungewollt von mir aus, aber man dachte gleich an Moriarty und es ist einfach schön. Ja, aber das ist ein bisschen ein Zufall, weil das ja schon verschiedene Schreiber sind. Ja, natürlich, nur trotzdem ist es super, wenn in zwei Serien der BBC innerhalb von wenigen Jahren dann danach eine Szene so gebaut wird, dass es halt am Ende so nur für den Zuschauer muss, wie gesagt, gar nicht so angelegt sein, aber dass man dann da sitzt und sich denkt, haha, ha, kenne ich irgendwo her, haha. Das mochte ich. Nur, was mir gerade dabei aufgefallen ist, in der zweiten Staffel sind sie eben ein bisschen auch runter, was diese ganzen nur noch alle miteinander rummachen Momente angeht. Da haben sie scheinbar genug Feedback zur ersten Staffel bekommen. Ja. Dass Yanto, ja, Yanto ist eine, bleibt eine Hülle bis zum Schluss. Wir alle lieben Yanto, weil er Yanto ist irgendwie, aber er ist halt auch nur der kaffeekochende Typ, der einen Anzug trägt, ne? Er kriegt ja wirklich erst bei Children of Earth eine Geschichte. Wir wissen vorher, dass er mit einem komischen Nietengürtel einen Saurier gejagt hat. Das war alles, was wir vorher von ihm bekommen haben. Dass er Lisa geliebt hat, die ein halber Cyberman ist. Ein bisschen heftige Story, dass einer, der schon bei Torchwood arbeitet, nicht rallt, dass ein Cyberwoman-Ding, was auch sehr begrabbelt wird, sowohl von ihm als auch von diesem Professor, der da reingeholt wird. Ja. Also, ich muss schon sagen, dass ich das nochmal gesehen hatte und beim ersten Gucken war mir das gar nicht so aufgefallen, dass die ja wirklich die ganze Zeit auch an der rumgrabbeln und sie ja auch, sagen wir mal, recht offenherzig mit Stahl begossen wurde. Sie hatte nichts an, außer diesen paar Cybermen-Teilen. Ja, und dass jetzt Yanto ist eigentlich ein völlig kranker Charakter, dass der da jahrelang irgendwo in einem Keller seine halb zum Cyberman gemachte Freundin an irgendwelchen Schläuchen hängen hat. So. Also, dass sie es geschafft habe, aus der Nummer nochmal rauszukommen mit dem Charakter. Das ist eigentlich bewundernswert. Wir denken da ja nicht mehr drüber nach. Aber dass er dann auch der ist, der Jack vorwirft, dass er ihm nicht alles erzählt hat, man sich auch denkt, und du bist der kleine Freak, der seine Cyberfreundin im Keller hatte, also, naja. Wo ich auch fragen muss, irgendwie, wo hat er sich versteckt, dass die anderen sich nie gefunden haben? In einem von den zahlreichen Kühlfächern, weiß ich halt auch nicht. Ja, und was machte er, bevor er bei Torchwood 3 angefangen hat? Wo war die? Ja. Bei ihm im Keller, ohne Schläuche? Ja, ja, ist, wie gesagt, Logik. Logik macht man mit oder macht man nicht mit bei diesen Serien. Ich muss sagen, ja, sie brauchten halt diese zweite Staffel, um die Charaktere ein bisschen besser zu formen. Sie haben in der ersten Staffel 1, 2, 3 ganz großartige Folgen drin. Ich fand die mit den Kannibalen toll, zum Beispiel. Das war eine schöne Geschichte, ja. So Splatter, völliger Splatter auch irgendwie, Gruselmomente, Tatsache, am Ende einfach Menschen, die krank sind und keine Aliens, fand ich einen schönen Twist irgendwie in der Story. Humor war gut. Wonach riecht das hier? Das frisch geschnittenes Gras, ekelhaft. Das sind so Sachen, die haben für mich gut funktioniert. Captain Jack Harkness sowieso, wie gerade besprochen. Ich fand aber auch das Finale tatsächlich gar nicht so schlecht, weil es einfach den Riss besser erklärt hat. Es war also richtig schlecht, fand ich sie nicht. Ich fand aber einfach die Folge davor, aber Captain Jack Harkness, also die Captain Jack Harkness Folge ist einfach richtig gut, die ragt wirklich raus aus dieser Staffel. Und danach kann eine Folge eigentlich nur abfallen. Das ist halt genauso wie, ne, bei Capaldi, du hast halt diese Folge, und danach hast du das war vielleicht auch wieder, das war die vorletzte Folge, dann kam das Finale. Und das konnte danach auch nur abstinken. So, weil die Folge so enorm gut gewesen ist. Allerdings muss ich sagen, entschuldige Sebastian, bitte. Man kann sich ja auch einfach darüber freuen, dass es so tolle Episoden gibt. Ich weiß gar nicht, ob man mal diesen Anspruch haben muss, dass die letzte Folge dann der Burner ist und der Rest dazwischen dann irgendwie schlechter. Nein, so ist es ja nicht gemeint. Es ist halt, es war keine schlechte Folge. Ich habe wirklich auch schon schlechte Staffelfinale, auch Serienfinale des Finals gesehen. Aber es war schon immer so, das wirklich richtig richtiges Highlight so und das ist so, als wenn du hast irgendwie gerade das beste Essen deines Lebens gegessen und freust dich dann so, okay, das brauche ich noch einen richtig guten Nachttisch und dann gibst du ein stödes Vanilleeis. So. Ah, so schlimm fand ich jetzt aber das Ende aller Tage nicht. Kein schnödes Vanilleeis. Ja, gut, das war ein leicht warmer Apfelkuchen mit einer Kugel Vanilleeis. Mit schnödem Vanilleeis oben drauf. Jetzt habe ich Hunger. Danke, Laura. Mein Sekt ist auch alle, was sollen wir tun? Ja. Nee, aber ich muss sagen, dass dass mir fehlte die Zeit. Lustig bei Torchwood, dass einem gerade die Zeit fehlt, aber mir fehlte zum Beispiel eine noch bessere Erklärung des Zeittypens, des anderen hier, des Uhrentypens, der hin und her gereist ist. Ja. So. Das war aber mal vorbei, ne? Also der ist ja quasi der Kultist gewesen, oder ein Kultist gewesen, der einfach dann, ja. Wie auch immer der hieß, irgendwie aber Gendon oder so, nicht, keine Ahnung, da dann ja. beschworen hat. So, ja, das stimmt. Das Billy war Manager. Ja. Stand immer überall auf seinen Schildern ja, drauf. Ja, das also, war sein Name, ne? Billos Manager hieß er, genau. Ja. Und die, dass die das nicht genutzt haben, das ist so eine interessante Figur im ja, Ansatz. Auf jeden Fall. Das ist ein Gegengewicht gibt, zu Captain Jack nutzt ja seine Möglichkeit nicht in der Zeit zu reisen, während er da ist. Kann man auch drüber nachdenken, ob es sinnvoll ist oder nicht für die Serie, dass er es nicht nutzt. Aber wir müssen das einfach als Standard nehmen, weil sonst die Menschen mit ihm nicht zusammenarbeiten können. Nur da hast du jetzt also einen Typen, der sagt, ich wechsle die Zeit, als würde ich in einen anderen Raum gehen. Und dass das kein Supervillain wird, der die noch staffelnlang irgendwie mal gut, mal schlecht begleitet irgendwie, ja. weil er ja auch immer da sein müsste, in der Theorie. So, das fand ich ein bisschen schwach, dass der in dem Moment, wo er sagte, ah, oh, da ist der große Typ, guck mal, da hinten, die drehen sich um und er ist weg. Das war's. Ja. Ja, das fand ich ein bisschen schade. Irgendwie ist das, denke ich gerade, für mich so ein bisschen vielleicht das Gesamtschicksal dieser Show. Weil du hast, so klingt es bei euch ja auch ein bisschen raus, du hast irgendwie so diese ersten zwei Staffeln, die eigentlich dazu dienen, die Leute überhaupt richtig warm zu kriegen und irgendwie als Zuschauer sich an den Cast zu gewöhnen und zu verstehen, wie die zueinander stehen und irgendwie so ein bisschen Introduction eigentlich immer noch. Dann hauen die diese Hammer dritte Staffel raus und dann ist die Show vorbei. Und eigentlich haben die so viel angelegt, was man nochmal erfahren möchte. Und eigentlich könntest du zwei Staffeln nur über Captain Jacks Vergangenheit drehen oder so. Oder sagen, Ich würde es gucken. Also so, eben und dann gibt's da irgendwie diese BBC Canada oder USA Produktion. BBC America war das, ja. Ja. Die halt weg kann. Da sind auch wieder, da sind gute Ideen drin, wie ich finde. Aber es ist echt, ist halt so lang. Es ist wahnsinnig zäh und lange an mich umgesetzt, was ich schade ist. Ich habe das mir geguckt, weil ich mich gefreut habe, die Leute wiederzusehen, ja, aber eben. Das ist halt, ne. Ist ja nicht viel übrig geblieben, ne. Also ich muss sagen, dass sie, dieser gewagte Versuch, die Figur des Captain Jack nach dem sehr holprigen Ende der dritten Staffel für ihn als Charakter, ja. Mit diesem dann fast selbstbemitleidenden Ende, als er sich von Gwen verabschiedet, dass er noch nicht abgeschlossen hat und die Welt für ihn ein einziger Friedhof sei. Ja. Da. Ja, du armer, armer Junge. Du bist der gleiche Typ, der vor der Mutter, die gerade ihren Freund verloren hat, das fünfjährige Mädchen, ohne mit der Wimper zu zucken, mit diesen Urgestalten mitgehen lässt, wo es ein Leben als Fee beziehungsweise Monster fristen muss. Ja. Das sind so Sachen bei dem, wo man sich denkt, und jetzt fängst du an zu heulen? Jetzt fängst du an zu heulen? Du hättest vorher auch schon gut heulen können. Zum Beispiel so wie die Mutter, die hinter dir steht, die gerade ihr Kind verloren hat. Du bist wie aber gesagt, sehr nachtragend. Ja, bin ich. Und dass man dann in der vierten Staffel eben diesen Schritt gewagt hat zu sagen, und jetzt verliert er auch noch seine Unsterblichkeit. Was wir ja eigentlich an dem noch mit am coolsten finden, so, ne? Der Mysterium, warum ist das so bei ihm, was er selber ja auch nicht weiß? Ja, und, aber dann zu sagen, das und durch diesen komischen, Megariss durch die Welt einmal durch, dieser Strom, also mir wurde das auch nicht genug erklärt, ehrlich gesagt, wie das alles funktioniert hat. Ja, aber das ist ja auch sehr hu-typisch, ne, dass man Dinge irgendwie mit Tech-Bubble irgendwie versucht zu erklären und es muss eigentlich keiner verstehen, Hauptsache die Charaktere wissen, was sie machen und am Ende ist alles wieder friedefrei. Aber es ist halt total vereinfacht gemacht, ne? Also auch so dieses, er ist unsterblich, wir nehmen ihm das jetzt, ist ja, wenn es so auf Plot-Ebene denkst, das ist so dermaßen naheliegend und dermaßen langweilig einfach dann fast schon wieder so, was kannst du einem Unsterblichen antun? Nimmst ihm die Unsterblichkeit, tada! Also so die Basisidee ist einfach sehr, sehr simpel gestrickt wieder. Und ich muss auch sagen, dass ich bei, trotz der interessanten Idee, was passiert, wenn keiner mal stirbt, hätten die völlig die Karte ausspielen müssen, was passiert denn wirklich? Das waren so Gruselvorstellungen, die gegeben wurden, dass zu viel Menschen da sind, zu wenig Ressourcen da sind, irgendwas. Ich hätte es gerne gesehen irgendwie. Dann hätten sie so mutig sein müssen, dass sie die gesamte Zeit der Staffel so ziehen, also innerhalb der Folgen einfach so viel springen dann auch, um zu zeigen, dass wirklich schon irgendwo erste krasse Anzeichen sind. Das wurde halt einmal genannt und raus war's. Wir haben sehr viel Zeit verbracht mit zwei neuen Hauptdarstellern, denen ich den Tod wünschte, in der ersten Sekunde, als ich sie gesehen habe, weil dieses arme, blonde Frauenzimmer, ich habe ihren Namen leider vergessen, ich habe ihn schon wieder vergessen, dieses arme Ding hat so überhaupt keine Chance bekommen, auf irgendeine Art und Weise interessant zu werden. Die ist da reingekommen, sie hat dann irgendwann zwischendurch diesen Alleingang gehabt, wo sie Captain Jack aufpäppeln musste und ist dann nach Buenos Aires und ist gestorben. Also irgendwie war da nicht viel bei der. Dann er, mein Gott, ja, ihr brauchtet so einen harten, super krassen Typen irgendwie in der Hauptrolle. Aber wie wird da richtig ausgesprochen? Michael Pfeiffer? Kenne ich hauptsächlich aus dem Eminem-Film, ehrlich gesagt. ich weiß gar nicht, was der in der Zwischenzeit für Rollen gespielt hat noch. Diese Rolle war nicht seine und sie war völlig belanglos, fand ich, für den Zuschauer. So. Viel zu überdreht, zu überzeichnet. Hat er den Housewit gespielt? Oder verwechselt ihn gerade? Ich glaube, du verwechselst den. Ist es gerade ganz schön rassistisch, was ich gesagt habe? Ich glaube ja. Wir gehen drüber hinweg, weil nichts so krass ist wie Kranz und verstehen sie Spaß. Aber In ER hat er mitgespielt. Ha. Genau. Irgendeine Krankenhausserie war das. Sie sehen alle gleich aus. Das ist irgendwie Serienableismus. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du aber Haus so ein bisschen gegen das Knie getreten. Ne? Ja, aber Haus ist doch irgendwie irgendwann ab der vierten Staffel auch echt schlecht geworden. Aber das gilt für so viele Serien. Ist irgendwann ab der Inside-Staffel hier, kann man nicht mehr gucken. Ja. Naja, aber wie auch immer, diese vierte Staffel war völlig daneben, haben sie auch selber gemerkt, glaube ich. Danach habt ihr die Podcasts jetzt nochmal gehört, die haben ja diese Radiosendung dann daraus gemacht. Nee. Tim, du? Ich auch nicht. Nee, ich habe mich auch wieder, das ist wieder der nächste Schritt, an den ich mich noch nicht rangetraut habe. Audiobooks zu Doctor Who. Ja, geht mir ähnlich, weil ich mir nicht sicher bin, ob das funktioniert. Wobei die sollen teilweise sehr, sehr gut sein. Also es gibt welche von denen, die durchaus gute Bewertungen haben und als gut gelten. Es gibt auch ganz viele zu Classic Who. Also, ne, dass man zum Beispiel den armen Paul McGann irgendwie ein paar Folgen als Doktor gegönnt hat, vorher, die auch eher jüngeren Datums wohl auch sind. Aber ja, ich weiß nicht, ich mag halt auch immer dann das Visuelle an Doctor Who, deswegen habe ich mich da auch noch nicht so richtig dran getraut. Naja, ich bin gespannt. John Barrowman gibt ja alles, damit das Ding irgendwie nochmal aus der Wiege gehoben wird, aber ich denke, dass die Chancen stehen gleich null. Wird ja auch nicht jünger und das kommt ja auch noch hinzu. Ja. Das wäre dann schon ein bisschen mehr Plauze über dem Gürtel. Ja. Aber Captain Jack mit 80. Ups. Ja, wobei ja, es wird ja auch in irgendeiner, ich glaube, bei Dr. Who wird das, glaube ich, erwähnt, dass man ihn ja auch das Face of Bo nennt. Und seine Geschichte als Face of Bo ist ja auch eigentlich zu Ende erzählt worden. Das ist ja auch eine Who-Folge. Ja. Die aber überhaupt keinen Sinn macht. Das ist ein Thema, was ich gerne auch jetzt zum Abschluss nochmal mit euch bespreche. Wenn es um so entscheidende Sachen geht, dann dürfen die nicht so einen Murks machen damit. Sie hatten einfach das Problem, dass sie die entscheidende Folge, in der er geköpft worden ist und dann als Face of Bo quasi weitergelebt hat, konnten sie nicht drehen, weil Torchwood 4, auch noch diese vermaledeite vierte Staffel gerade gedreht wurde. Ja. Deswegen ist diese ganze Folge rausgeflogen, in der das erzählt worden wäre. Wir müssen also einfach hinnehmen, dass es so ist. Und wir haben jetzt aber gerade in Children of Earth gesehen, dass man einen kleinen Finger von Captain Jack irgendwo hinlegen kann und nur lang genug warten muss. Und am Ende ist da wieder ein ganzer Captain Jack dran, weil der Typ einfach nachwächst. Ja. Wir haben jetzt also natürlich mit dem Face auch machen, ja. Und wir haben jetzt dann also zwei Captain Jacks. Ja. Weil der Typ geköpft wurde. Und dann irgendwie, warum auch immer, das nehmen wir mal wieder bei Who einfach hin, dass dem dann kein Körper mehr drunter gewachsen ist. Aber wir müssen ja nun nicht hinnehmen, dass dem Körper dann kein neuer Kopf mehr gewachsen ist. Ja, also, aber das wäre doch für Jake wieder ganz praktisch. Dann turnt er noch irgendwo draußen rum, es hat nur noch keiner mitgekriegt. Und hat halt seine Doppelexistenz als Face of Bo nebenher. Und das war nämlich die B-Version. Das war das Trümmerstückchen, das Face of Bo quasi. Ja. Versteht ihr? Deswegen war das auch sterblich. Das war einfach nur noch mit Restenergie irgendwie lebendig über die nächsten Millionen Jahre. Eigentlich haben wir Captain Jack irgendwo. Es ist sehr, sehr halbherzig, nicht konsequent weitergedacht, was eigentlich in der Gänze bedeutet. Ich glaube, das ist einfach nur irgendwie was haben sie so künstlich irgendwie reingeflanscht irgendwie. Und ich habe eher den Eindruck, das war gar nicht so geplant, dass das irgendwie mit Captain Jack verbunden werden soll. Und die dachten, ach, wir machen das jetzt einfach. Machen wir so als Gag irgendwie oder was auch immer. Also so wirkte das so ein bisschen. Weil es auch nur so ein Halbsatz ist, irgendwie, dass es erwähnt wird. Aber also, ganz so viel Continuity haben die ja auch oft nicht bei Who, finde ich. Also so, es gibt immer mal wieder zumindest Gefühl zu sehen, wo man denkt so, ja, ist das irgendwie von einem Metaskript getragen oder schreibt ihr das jetzt einfach, weil es in die Staffel passt oder die Folge? Ich erinnere nur an die, es ist die, glaube ich, die dritte Folge von New Who mit Christopher Eccleston, wo sie mit Rose da in dieser Kirche sind, irgendwie, wo sie ihren Vater irgendwie davor rettet, irgendwie überfahren zu werden. Und dann kommen da diese fliegenden Teile, irgendwie, ich weiß nicht, ich habe vergessen, wie die heißen, wo er sagt, so ja, das sind irgendwie so Time Guardians, nenne ich sie jetzt mal, die achten darauf, dass einfach irgendwie welche Zeitströme irgendwie nicht durcheinander gebracht werden. Die tauchen nie wieder auf. Und wie oft bitte sehr sehen wir, wie irgendwelche Time-Ströme sogar vom Doktor selbst wieder in eine neue, andere Richtung gelenkt werden. Natürlich könnte man immer noch sagen, so, naja, es war so geplant, dass der Doktor das verändert und deswegen tauchen sie da nicht auf. So, aber es wird immer gesagt, es gibt so diese fixen Zeitpunkte und trotzdem werden die Teile verändert und immer ohne Konsequenzen. Und das ist halt dann da auch nicht weitergedacht. Ja, durchaus. Und dass sie überhaupt teilweise hast du einfach Sprünge mit den Zeitreisen verbunden, die dann nicht logisch sind. Wenn A passiert, muss B immer schon da gewesen sein, wie auch immer. Dieser hilflose Versuch auch bei Torchwood, wo dann gesagt wird, stellt euch dieses Papier vor und wir malen eine Linie darauf und das ist euer Leben. Und dann zerknüllt er das Blatt Papier und sagt, könnt ihr hier eine Linie drauf malen? Nein, und deswegen ist das jetzt alles schlimm. Und man da sitzt und sagt, okay, das ist jetzt auf Kindergartenebene ziemlich gut erklärt. Ich kann da keine Linie drauf malen, aber nein, eigentlich ist es völlig egal, weil auch wenn irgendwo an dem Knäuel was passiert, kann es unten noch ankommen. Also ich habe bei Torchwood und bei Doctor Who immer Zeitreise-Issues irgendwie, weil das nicht selten passt. Ich versuche einfach auszublenden, weil sonst irgendwie nimmt man sich, glaube ich, den kompletten Spaß an der Serie. Es sind eher andere Dinge, nämlich bei Doctor Who und Torchwood irgendwie stören. Das sind wirklich schlecht geschriebene Charaktere, was ich ja auch schon ein paar Mal hier gesagt habe. Also wenn einfach Dinge wo passieren, einfach weil das Drehbuch es will und sich deswegen Charaktere einfach merkwürdig verhalten und nicht so verhalten, wie sie eigentlich verhalten würden. Also Beispiel Gwen, die, wo ich denke, Gwen würde nicht irgendwie mit Owen in die Kiste hüpfen, so halt, ne? Also das wird sie nicht machen, weil sie einfach Reese zu sehr lieb hat. Nicht ihr Typ. Entschuldigung, ich muss mich da nochmal drüber aufregen. Ja, natürlich. Also niemand ist Owens Typ. Oder? Ja, genau. Also vor allem das Lustige ist, der Typ ist ja gar kein schlechter Schauspieler, ne? Ich muss auch sagen, so das. Yeah. Ich habe mit Florian, dem Ned Fuller, schönen Gruß an dieser Stelle, haben wir, weil viele Leute Man in the High Castle so gelobt haben, haben wir Man in the High Castle geguckt. Wir haben die Serie abgebrochen, weil sie uns zu zäh war. Auch hier wieder Fall von gute Ideen drin, aber nee. Und ich glaube, in der vierten oder fünften Folge taucht halt der Owen-Darsteller, wie auch immer er heißen mag, halt auf. Und spielt so einen amerikanischen Kopfgeldjäger. Und das ist ganz schlimmes Overacting. Und das geht nicht in der Form. Da dachte ich so, Alter, du bist kein guter Schauspieler. Oder der Regisseur ist ganz furchtbar schlecht, wenn er das als gute Schauspielerei durchgehen lässt. Weil ich muss sagen, dass der bei Forever, den als Adam auftritt, ebenfalls Unsterblichkeitssache und der Gerichtsmediziner in Manhattan, der unsterblich ist, das kann man als Konzept in Frage stellen. Die Serie funktioniert aber trotzdem. Haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen. Also er spielt den Hauptcharakter in der Serie, oder? Nee, er ist der Gegenspieler. der sich aus Gründen auch Adam nennt. Mhm. Und das macht er wiederum ganz gut, weil wenn du von Owen dieses Gezappel rausnimmst irgendwie, dann hast du im Prinzip den Typen, den er dann spielt, auf so eine sehr abgewichste, sehr gerade Art. Und das, da hat er mir wiederum ganz gut gefallen. Also deswegen, mal so, ist ja auch jetzt schon ein bisschen älter, wie man an den Jeans-Modellen bei Torchwood sieht. Ist ja jetzt auch nicht von gestern irgendwie. Die haben da alle noch ein bisschen dazu gelernt. Nur ich finde es auch bezeichnend, dass so eine Toshiko mir nie wieder aufgefallen ist irgendwo. Ja, aber auch hier Gareth Lloyd, hau mich tot, Emilia der Janto-Darsteller, der hat mal irgendeinem schlechten, ich habe irgendeinen Trailer gesehen für irgendeinen schlechten Asylum, möchte gern Sherlock Holmes Film, da hat er glaube ich mitgespielt, das sah ganz furchtbar schlecht aus. Es hatte eigentlich keiner von denen außer John Barrowman eben eine Karriere nach Torchwood gehabt. Ja, aber John Barrowman macht halt, der musste auch Quiz-Shows zwischendurch moderieren, ne? Ja, also hat er halt mit Arrowheads ein bisschen ein Comeback gehabt, aber wird auch da von allen geliebt. Ich gönn's ihm auch, also weil es einfach ein toller Typ ist. Ja, und weil der ein gutes Händchen hat für die Rollen, die er dann annimmt. Ja. Und sonst viel Musical macht und sowas. Und ja auch Musiker ist. Ja, er hat ja alles. Zwei Alben aufgenommen, mehr Alben als zwei aufgenommen, weiß nicht. Zumindest gibt's, glaube ich, ich kenne, glaube ich, zwei Alben von ihm mit Musical-Nummern und so. Mhm. Kann singen halt. Ja. Ja, ich kann den halt in Interviews ganz schwer nur sehen, weil der Typ halt echt ein bisschen zu überdreht ist für mich. So. Und ich sehe das dann auch in Captain Jack irgendwie. Mhm. Weil der halt so verbunden ist irgendwie. Ich habe als ich das erste Mal die Serie geguckt habe, habe ich mich vorher mit der Person John Barrowman nicht groß auseinandergesetzt. Dann habe ich 2-3 Interviews gesehen, wo er sich quasi nicht auf der Couch halten konnte vor Quietscherei. Der Tom Cruise-Effekt. Ja, und irgendwie, natürlich ist das lustig, wenn der dann im Frühstücksfernsehen in Amerika erstmal den Frauen beibringt, wie die auf den High Heels laufen müssen. Mhm. Das ist tatsächlich eine gute Show-Einlage gewesen. Nur, das ist alles so laut und so bunt bei dem, dass man plötzlich diese Elemente, wenn der mal so schräg irgendwie in die Kamera grinst oder so, dann siehst du plötzlich den echten Schauspieler da drin, weil er da wirklich er selber ist in solchen Momenten. Dass ich damit dann so ein bisschen Probleme habe, dass der Schauspieler selbst die Rolle dann nicht auch zu sehr überschattet. Die anderen haben das Problem nicht, weil sie gar nicht gut genug Schauspielern, dass sie irgendwie die Rolle überschatten könnten. Aber legendär sind bei Torchwood, glaube ich, einfach nur die ganzen Saufgeschichten, oder? Drumrum. Ja, einiges. Also scheint ja, die Stimmung am Set scheint ja immer sehr so gut gewesen zu sein. Also, und ist aber auch irgendwie, ich glaube, man merkt es auch an. Also Tosche hat ja auch insgesamt, ist es ein bisschen überdreht, so in seiner Form. Es ist halt sehr, sehr typisch für Russell T. Davis, weil es sind immer die ganz großen Dramen, alles ist immer extrem tragisch in dieser Serie. Das wird auch irgendwie exzessiv irgendwie den Zuschauer ins Gesicht geballert mit links und rechts nochmal 2 Ohrfeigen durch das Anschwellen von Musik, und es wird überdramatisch halt geweint und geschluchzt und immer muss sich irgendjemand opfern oder ein Opfer geben irgendwie, seinen Liebsten loslassen, damit am Ende wieder alles gut wird sozusagen halt. Und das ist so ein bisschen so mein Kritikpunkt eigentlich, an den ich an Russell T. Davis habe. Das ist irgendwie auch, wenn natürlich diese Geschichten von verschiedenen Leuten geschrieben wurden, aber ich glaube, dass viele Sachen da schon dann so seine Handschrift sind, weil sie es einfach so sehr da durchzieht. Weil Who halt genauso wie auch bei Torchwood, und das ist dann manchmal auch so ein bisschen anstrengend für mich. Also, ja. So, weil man muss dann auch nicht irgendwie in aller Aufschwänglichkeit irgendwie einen Blank zeigen, wie eine Frau über ihr totes Kind irgendwie weint. So tragisch es auch ist, das mag jetzt ein bisschen zynisch klingen, aber wenn du es einmal siehst, ja, dann wirkt es auch, und beim 5. Mal stumpft dann ab und denkst so, ja, get on with it. Ja. Das hat halt ein paar Soap-Elemente. Ja. Ja, also schlimmer sogar. Hat es. Aber andererseits muss ich sagen, wenn wir jetzt noch weiter diese Serie zerpflücken, dann mögen wir sie am Ende alle gar nicht mehr. Nee, es sind ja immer noch gute Geschichten, die erzählt werden. Und gerade die dritte Staffel, die reißt so viel raus. Also die dritte Staffel ist wirklich der Ritterschlag. Ansonsten hätte ich, glaube ich, auch die erste und zweite Staffel im Nachhinein nicht so bemerkenswert gefunden. Mhm. Es braucht dieses große Element am Ende. Auch den Mut zu sagen, eigentlich hat der sich jetzt auch verabschiedet. Das Ding ist jetzt durch. Der will nicht mehr mit Gwen zusammenarbeiten. Wir wissen, Gwen und Reese geht's wenigstens gut. Alle anderen sind tot. Danke, Captain Jack. Es wird ja genannt. Alle Torchwood-Mitarbeiter sterben früher. Woran liegt das denn? Ja. Vielleicht an dem. Aber mir hat's gut gefallen, mich hat's sehr unterhalten. Die dritte Staffel ist wirklich wahnsinnig gut, unfassbar gut gemacht. Kaum möglich, da nochmal so einen Schritt rauszugehen dann, aus den Abläufen, die sie dann schon hatten. Ja. Eigentlich vergleichbar nur mit der ersten Staffel, als plötzlich völlig entgegen der Erzählstruktur der Geist seine Geschichte nach dem Tod erzählt. Mhm. Mit dem Alien-Auge da. Mhm. Dass ich auch innerhalb der Dreharbeiten in John Barrowman befand, zu gewissen Zeitpunkten, worüber wir jetzt nicht weiter reden werden. Ich konnte danach die Folge nicht mehr ernsthaft sehen, weil ich wusste, wo dieses Auge war und Schauspieler angeblickt hat. Und das war eine großartige Folge. Die habe ich mit Dennis jetzt nochmal gesehen. Ja. Und er sagte auch, unfassbar, dass man einfach so mittendrin sowas gemacht wird, was auch mit diesem Outro, wo rausgezoomt wird aus der Welt, wo noch diese ganzen Weisheiten genannt werden und so. Das ist ein eigener kleiner Film in dem Sinne. Man möchte dann mit dem weitermachen. Man möchte wissen, dass es ihm gut geht. Und das hauen die dann einfach so raus zwischendurch. Funktioniert. Ist im Grunde genommen, ist das die richtig gut gemachte Variante von Gods and Monsters von Doctor Who. Gods and Monsters ist die Folge die als allgemein als schlechteste Folge von New Who gezählt wird. Oder zumindest mit dem schlechtesten Monster. Ablamov heißt er, glaube ich. Der wird erzählt aus der Perspektive von ein paar Fans, die den Doktor schon ein paar Mal bemerkt haben und dann quasi auf der Jagd nach ihm sind, so, wo am Ende doch noch so ein komischer Blowjob-Witz irgendwie drin ist, irgendwie, und so halt, und die gilt hauptsächlich schlecht, weil dieses Monster als so schlecht gilt. Das Monster wurde von irgendwelchen Kindern kreiert oder so, was sie sich als Monster vorstellen könnten, und da wurde irgendwas ausgewählt, und das war dann dieses Monster, und das Ergebnis war dann diese Folge halt. Ich finde die aber gar nicht so unlustig. Die ist schon witzig, aber ist halt auch irgendwie, weiß halt nicht so. Die ragt auch ein bisschen raus, aber auch nicht auf eine besonders gute Folge. Die flacht am Ende sehr ab zumindest so. Und ich finde den Gedanken sehr witzig, irgendwie, dass es halt quasi der Doktor irgendwie bemerkt wird von Leuten und die dann da so Fanboy, Fangirl-mäßig irgendwie auf die Lauer legen und zu gucken, so, ne, taucht er wieder irgendwo auf und dann eben nachts zu eifern oder nachts zu laufen, um mehr rauszufinden, was macht der da eigentlich so. Mhm. Und das ist eine super Idee. Und hat halt auch seine Schwächen. Aber ja, diese Folge mit ihm und wie das seine Geschichte erzählt, es ragt auch sehr raus. Ist auch mit Sicherheit nach Captain Jack Harkness irgendwie die zweitbeste Folge der ersten Staffel. Mhm. Stimmt. Und die nochmal ein kurzer Exkurs. Es gibt ja Leute, die wirklich ernsthaft Beweise suchen, dass es den Doktor gibt. Das stimmt, ja. Ich habe da jetzt wieder Zeitreise im Allgemeinen. Ja, ich habe jetzt wieder so einen Tumblr-Post gesehen, wo sich Leute lächerlich machen, indem sie irgendwelche quadratischen Formen in irgendwelchen Höhlenzeichnungen sehen und sagen, ach, ist die TARDIS. Das ist die TARDIS. Leute, wir haben den Hinweis. Kann man gut finden, muss man nicht gut finden. Mir fehlt immer so dieser Schritt bei manchen Leuten, die das so völlig ins ernsthafte Reale ziehen irgendwie. Ich würde auch, wenn ich eine Schauspielerin oder einen Schauspieler aus einem Film oder einer Serie auf der Straße treffen würde, dann würde ich nicht sagen, Charaktername. Ich würde die auch niemals machen. Ich würde die nicht ansprechen. Ich glaube, davon abgesehen halt, ne? Aber das ist eine Form von Normalität, die nicht jeder mit Leben füllen kann. Ja, ne? Also ich mir geht's ähnlich. Ich würde mir das auch niemals trauen, jemanden anzusprechen. So, ganz banales Beispiel, so, der Sänger von Love A, der wohnt auch in Wilhelmsburg. So, ich bin ihm noch nie begegnet, aber ich könnte nicht, wenn ich ihn, ich würde mich, glaube ich, freuen, wenn ich ihn irgendwo sehe und so, hey, der geht auch irgendwie in eine, keine Ahnung, Kneipe, Laden, was auch immer, wo ich auch einkaufe oder wo ich gerne mein Bierchen trinke. Aber ich finde nicht ansprechend und sagen, hey, du bist doch irgendwie Jörg von Love A oder so halt. Genauso würde ich aber auch keine Schauspieler ansprechen und sagen so, hey, bist du nicht irgendwie, ne, wie du sagst, Charaktername, weil das einfach denen einfach eine Rolle total reduzieren würde, auch wenn das vielleicht die bekannteste Rolle ist, aber ich finde das auch respektlos gegenüber den ganzen anderen Sachen, die er so gemacht hat. Und also wenn am ehesten würde ich sagen, hey, bist du, sind sie nicht irgendwie der Darsteller von sowieso. So verstehe ich das, ne? Aber ich würde nicht auf Peter Capaldi kreischen und loslaufen, so, ah, you're the doctor. Ne? So halt, ne? Also, yeah. Nee. Ja, stimmt. Jeffrey Dean Morgan kriegt ja gerade echte Probleme, ne? Ja. Der Negan-Darsteller. Selbst Leute in seinem Heimatort drohen ihm. Ach was. Ja. Die sollten mal mehr Comics lesen. Genau. Ja. Aber ja, deswegen ist der erzählte das jetzt wieder in irgendeiner Promo-Sache da jetzt, dass aber das, er halt. Das sind auch solche Dinge, die ich nicht nachvollziehen kann. So Leute, die es aber nicht schaffen. Fernsehrollen, verfickte Scheiße nochmal. Entschuldigung an Lauras Mutter für diese Flucherei an dieser Stelle. Mit den Daschen, das gleichzusetzen, so halt, ne? Es ist ja auch, ich glaube, die, wie hieß die gute Dame, die Else Kling gespielt hat in Lindenstraße, die Mutter ja auch schon leider tot ist, die ist ja auch durchaus des Öfteren auf der Straße irgendwie übelst beleidigt worden, weil ja die Else Kling so ein gemeines Biest für mich in dieser Straße teilweise gewesen ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin jetzt inhaltlich völlig abgehängt. Ja. Ja. Ich bin da jetzt auch raus, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind auch erschöpft. Ja. Sollen wir jetzt mal raus sein, so langsam? Ja, ne? Wir reden seit gefühlten 4 Stunden. Ja, und mein Sekt ist leer. Ja, das ist natürlich tragisch. Du musst auch bald wieder raus, wahrscheinlich, der Sekt dann. Das wäre mein Problem. Ja. Ernsthaft? Du musst, oh nein, Sebastian. Lauras Sekt muss bei dir raus. Das finde ich aber interessant. Dann müssen wir jetzt Schluss machen. Ich bedanke mich. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Übrigens, Sebastian @curious auf Twitter. Genau, aber wir folgen dem ja alle. Also von daher. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen sinnloses Zeug reinzureden. Nee, hat mich sehr gefreut. Gerne wieder. Ja. Genau, zum Weihnachtsspecial. Genau. Genau. Mit Jürgen. Jürgen macht dann auch mit. Genau. Dann sind wir die Brady Family. An dieser Stelle, Jürgen, wir sagen Jürgen nicht, dass wir ihn erwähnt haben. Wir warten mal ab, ob er uns hört und geben ihm hiermit die Hausaufgabe auf, sich Gedanken zu machen, welches sein Lieblingsweihnachtsfilm ist und über den wollen wir dann reden in unserem Weihnachtsspecial. Und ich würde mich freuen, wenn er das Codewort Schlauchboot nennt dazu. Das muss er im nächsten Podcast einbringen. Und zwar von sich aus irgendwie. Wir müssen ein Thema finden, was mit Booten im weitesten zu tun hat. Nee, was gar nichts mit Booten zu tun hat. Aber es ist irgendwie ein Thema. Sehr gut, sehr gut. Ja. Das Schlauchboot, Jürgen. Schlauchboot. Ja. Schlauchboot. Herrlich. Gut, Jungs. Ja. Und liebe Zuhörer. Ja. Schönen Abend noch oder wann auch immer ihr das hört. Genau. Schönen Dank, dass ihr uns hier zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Folgt uns gerne auch auf Twitter @napschuss_popcorn. Und hört mal wieder rein. Tschüss. Tschüssi.